Süß, nach dem Roman von Leon Feuchtwanger. Hörspielfassung Walter Andreas Schwarz. Musik Peter Zwetkow. Regie Hartmut Kirste. Ein Netz von Adern schnürten sich die Straßen über das Land, sich querend, verzweigend, versiegend. Sie waren verwahrlost, voll von Steinen, Löchern, zerrissen, überwachsen, bodenloser Sumpf, wenn es regnete, dazu überall von Schlagbäumen unterbunden. Im Süden, in den Bergen, verengten sie sich in Saumpfade, verloren sich. Alles Blut des Landes floss durch diese Adern. Die holprigen, in der Sonne staubig klaffenden, im Regen verschlammten Straßen waren des Landes Bewegung, Leben und Odem und Herzschlag. 72 Städte zählte das Herzogtum Württemberg und 400 Dörfer. Getreidewuchs, Obst, Wein. Ein schöner, edler Garten im Römischen Reich hieß das Herzogtum. Bürger und Bauern waren heiter, gesellig, willig, geweckt. Geduldig nahmen sie das Regiment ihrer Fürsten hin. Hatten sie einen guten Fürsten, so verlockten sie. War er schlecht, so war dies Fügung des Himmels, Züchtigung des Herrgotts. Aber Fäden spannen sich von allen Seiten. Hände langten, Augen gierten. Von allen Seiten wob sich Gespinst über das Land. Der Staatssekretär des Papstes wob Fäden von Rom nach Würzburg zum Fürstbischof, das Land der Mitra, zu unterwerfen. In Wien die kaiserlichen Räte ertiftelten von dem Erbprinzen, dem Katholiken, Feldmarschall des Kaisers, neue Verträge. Bindungen von Stuttgart nach Wien. In Regensburg der alte Fürst Thurn und Taxis blinzelte herüber und in Belgrad der Feldmarschall Karl Alexander und Remchingen, sein Freund und General, wogen große Pläne. Sie alle saßen, warteten im Kreis, beschielten sich misstrauisch, warfen ihre großen, stummen Schatten über das Land. Noch aber regierte hier Eberhard Ludwig, von Gottes Gnaden Herzog von Württemberg und Teck, der römischen kaiserlichen Majestät des Heiligen Römischen Reiches und des löblichen schwäbischen Kreises Generalfeldmarschall, auch Oberster über drei Regimenter, zu Fuß und zu Ross. Und Sonne kam, Regen kam, Weizen wuchs, Obst, Wein, das Land lag gesegnet. Und die holprigen, in der Sonne staubig klaffenden, im Regen verschlammten Straßen waren des Landes Bewegung, Leben und Odem und Herzschlag. Alles Blut des Landes floss durch diese Adern. Es zogen auf diesen Straßen gewöhnliche Postwagen, dachlose Karren ohne Polster, ohne Lehne, humpelnd oft zusammengeflickt, und die schnelleren Wagen der Extrapost, viersitzige mit 5 Pferden, die bis zu 20 Meilen im Tage fahren konnten. Es zogen auf ihnen die Eilkuriere der Höfe und Gesandten auf guten Pferden, oft wechselnd mit versiegelten Taschen, und die langsameren Boten der Turn- und Taxischen Post. Es zogen auf ihnen Handwerksburschen mit Ranzen, Biedere und Gefährliche, und Studenten, hager, sanft die einen, die anderen fest und verwegen, und engschauende Mönche, verschwitzt, in ihren Kutten. Planwagen der großen Kaufleute, Handkarren hausierender Juden. Unordentlich auf mühsam zusammengestapeltem Fuhrwerk vertrieben die Juden einer mitteldeutschen Reichsstadt auf dem Weg nach Frankfurt. Es zog behaglich in vielen Kutschen der dicke, schlau und fröhlich schauende Fürstbischof von Würzburg. Magister und Edelleute und seidene Huren und tuchene Referenten des Kammergerichts. Mit den Agenten einer englischen Schifffahrtsgesellschaft und mit Weib, Hund und Kind schwäbische Auswanderer, die nach Pennsylvanien wollten. Silberaufkäufer und Vieh- und Getreideaufkäufer des Wiener Kriegsfaktors, den huschenden, scharfen, behutsamen Blick überall. Und es zogen abgedankte kaiserliche Soldaten aus den Türkenkriegen und Gaukler und Alchemisten und Bettelvolk und junge Herren mit ihren Hofmeistern auf der Reise von Flandern nach Venedig. Das alles flutete vor, ebbte zurück, schwatzte, betete, hurte, lästerte, bangte, jauchzte, atmete. Es zog auch in 6 soliden, etwas schäbigen Kutschen der König von Preußen, der den süddeutschen Höfen Besuch gemacht hatte, und seinen Gefolge. Da, wo der Weg den sanftgrünen Hügel hinanstieg, war der Preuße vor Tagen schon vorbeigezogen. Jetzt hielten dort die Wagen des Herzogs mit Kämmerer, Sekretär und Dienerschaft. Er hatte sie vorausgeschickt, war ausgestiegen aus der prunkenden Kalesche. Eberhard Ludwig von Württemberg, ein dicker, großer Mann, 55 Jahre, vollwangig, starklippig. Er stapfte schwerfällig den Samthut in der Hand, dass der feine, warme Regen die Perücke stäubte, und er achtete nicht der Pfützen, die ihn die glänzenden Stiefel bespritzten und den tiefschößigen, silbergestickten, kostbaren Rock. Er ging langsam, beschäftigt, blieb oft stehen, in unmutiger Nervosität durch die starke, fleischige Nase schnaubend. Er war in Wildbad gewesen, der Gräfin den Abschied zu geben, der Mecklenburgerin, der Mätresse, der Hure, wie das erbitterte Volk sie nannte, der Maintenon von Schwaben. Abschied nach 30 Jahren. Der polternde Preußenkönig hatte ihm, wie er jetzt in Ludwigsburg war, Vorstellungen gemacht. Versöhnt euch mit der Herzogin, gebt dem Land und euch einen zweiten Erben. Stellt euer Haus nicht auf die zwei Augen des Erbprinzen, wo schon die Katholischen auf das Erlöschen der evangelischen Schwabenherzöge spitzen. Ach, soll sich der Preußen auch ausscheren. Ich bin mit meinen 55, Gott sei Dank, noch in Saft und Schuss. Mag doch nach meinem Tod, wer will, das Land und seine Schulden auf den Buckel nehmen und sich mit dem lausigen Gesindel vom Parlament herumärgern. Darum der Christel den Abschied geben? Darf ich ein Narr wäre? Nein. Nein, nicht darum. Die Gräfin ist ein schlimmeres Unglück für das Herzogtum als alle Franzoseneinfälle und höchst beschwerlichen Reichskriege. Alle Drangsal, Jammer und Verwirrung in Württemberg, das ist sie die Ursache und Stifterin. Sie schröpft und quetscht, Gott erbärmlich, und aller Schweiß des Landes ist für ihre Taschen. Gott, Donnerwetter, ja! Das kenne ich. Der Herzog stand auf der kotigen Landstraße, allein, barhaupt, in dem feinen, rieselnden Regen. Er zog den rechten Stulpanschuh ab und schlug ihn mechanisch gegen den Schenkel. Diese Melodie pfeift mir aus 100 Schmähschriften entgegen. So servieren wir meine Stände jede Woche zum Braten. Wenn Dürres und Hagelschlag wäre schuld dran, die Frau würden froh sein, die Querulanten und filzigkreinenden Pfeffersäck, dass ihre lumpigen Batzen so prächtig in Glanz und Herrlichkeit umgemünzt wurden. Ach was, mit solchen Argumenten kann man mir die Frau nicht verekeln. Sie waren dann, der Preußenkönig und er, auf einen Aussichtspunkt hinaufgefahren und der Brandenburger sah das weiche, wellige Land, die sanften, grünen, gesegneten Hügel mit Korn und Frucht und Wein und Forst. Wie schön, wie schön. Zu denken, dass ein altes Weib darüber liegt wie Mehltau und Nonnenfraß. Ein altes Weib. Ein altes Weib. Da kannst du gleich zu deiner sauren Herzogin zurückkehren und dem Land den zweiten Sohn machen und mit Gott und dem Kaiser und dem Reich und deinem Parlament in Frieden sein. Herzog Eberhard Ludwig war jetzt bei den Wagen angekommen. Er winkte. Wenden! Ich will jetzt doch nicht nach Stuttgart fahren, auch nicht nach Ludwigsburg. Ich will meine Ruhe haben. Geheimrat Schütz soll nach Neslach kommen, dorthin fahren wir! Ein altes Weib. Nach Neslach also, dem kleinen, verlorenen Jagdhaus. Noch auf dem Weg dorthin schickte er auch den zweiten Jäger fort. Die neue, blutjunge ungarische Tänzerin, die vor 8 Tagen in Ludwigsburg eingetroffen war, sollte ungesäumt ins Jagdhaus fahren. Der herzoglich-württembergische Hoffaktor Isaac Simon Landauer war in Rotterdam gewesen, wo er auf Rechnung des kurpfälzischen Hofes gewisse Kreditgeschäfte mit der niederländisch-ostindischen Gesellschaft geregelt hatte. Von Rotterdam berief ihn ein Eilbote der Gräfin Würben dringlich zurück nach Wildbad zur Gräfin. Unterwegs hatte er einen Geschäftsfreund getroffen, Josef Süß Oppenheimer, kurpfälzischen Oberhof und Kriegsfaktor, zugleich Kammeragent des geistlichen Kurfürsten von Köln. Josef Süß, der eine Reihe aufregender und anstrengender Geschäfte hinter sich hatte, wollte sich in irgendeinem Badeort ausruhen und ließ sich von Isaac Landauer leicht bestimmen, mit nach Wildbad zu gehen. Die beiden Männer fuhren in dem eleganten Privatreisewagen des Süß. Hinten auf saß des Süß Leibdiener und Sekretär Niklas Pfeffle, ehemaliger Notariatsgehilfe, ein blasser, fetter, phlegmatischer Mensch, den er in Mannheim während seiner Tätigkeit in der Kanzlei des Advokaten Lanz kennengelernt hatte und den er, den vielverwendbaren, seither für seine persönlichen Dienste auf alle Reisen mitnahm. Kostet seine 200 Reichsdaler mindestens jährlich, dieser Wagen. Isaac Landauer lehnte in unschöner, nicht natürlicher Haltung im Polster zurück und Bark, der unansehnliche, schmutzige Mann, fröstelnd die magern, blutlosen Hände im Kaftan. Leicht schläfrig vom Fahren, die kleinen Augen halb geschlossen, beobachtete er mit gutmütigem, kleinem, ein wenig spöttischem Lächeln seinen Gefährten. Die neue Generation sitzt da, stolz, prunkend mit Schnallenschuhen. Spitzenmanschetten bläht sich. Plump, diese neue Generation. Bärlocken und Atlashosen und ein eleganter Reisewagen und jener hinten auf. Und all die kleinen Zeichen von Besitz. Äußerlich alles. Versteht nichts von dem feinen Genuss, Macht heimlich zu halten, sie zu haben und nichts davon zu zeigen. Still für sich auskosten. Eine Generation ohne Feinheit, ohne Geschmack. Handschuhe und Perücke gilt er mehr als in wohlverwahrter Truhe. Eine Schuldverschreibung der Stadt Frankfurt oder des markgräflichen badischen Kammergutes. Und dennoch mochte Landauer den Süß gern leiden. Wie er da saß, immer jede Fieber gespannt, gierig, sich aus dem Kuchen der Welt sein mächtig Teil herauszufressen. Er hatte damals des jungen Menschen Schifflein ins Wasser gestoßen, als der, trotz aller Mühe und wilden Getriebes, nicht vor Land kommen wollte. Ja. Jetzt schwimmt das Schifflein in vollem Strom. Gott zum Gruß! Und er schaut zu neugierig. Wie und wohin? So! Den Segen kann man brauchen auf dem Schlammweg. Es war ihnen eine Extrapost entgegengekommen. Ein feister Mann saß darin, behäbig, das Gesicht stark, reckenhaft. Daneben fett, rund, dumm, eine Frau. Von dem Gerede der Kutscher aufmerksam gemacht, schickte der Mann sich an, mit Süß einen Gruß auszutauschen. Wie er aber Isaac Landauer sah in seiner jüdischen Tracht, lehnte er sich ostentativ zurück und spie in weitem Bogen aus. Auch die Frau suchte ihrem dummen, gutmütigen Gesicht Strenge und Verachtung aufzusetzen. Der Rat Etterlin aus Ravensburg. Süß hasste den alten Landauer in diesem Augenblick. Die schmuddeligen Haarlöckchen, den fettigen Kaftan. Er kompromittiert einen mit seinem albernen jüdischen Gehabe. Unbegreiflich. Senile Marotten. Hat Geld wie Heu, einen unermesslichen Kredit, Beziehungen zu allen Höfen, Vertrauen bei allen Fürsten und geht einher in Kaftan, Käppchen und verfärbten Ziegenbart. Trägt sogar das Judenzeichen, das vor 100 Jahren im Herzogtum eingeführt wurde. Kein Mensch verlangt von ihm, dass er es trägt. Ein mächtiger Mann, Isaac Landauer, der bei dem Herzog und der Gräfin groß in Gunst stand. Und der geschickteste Geldmann im westlichen Deutschland. Seine Verbindungen reichten von dem Wiener Oppenheimer, den Bankiers des Kaisers, bis zu den Kapitalisten der Provence, von den reichen Händlern der Levante bis zu den jüdischen Kapitalisten in Holland und den Hansestädten, die die Schifffahrt nach Übersee finanzierten. Und begnügt sich, Geld zu häufen, das Schreiberei in seinen Kontoren blieb. Was ist denn Geld, wenn man es nicht wandelt in Ansehen? Pracht, Häuser, Pferde, prunkende Kleider, Weiber. Mögen die Juden nicht die Ravensbrücke? Seitdem sie den Kindermordprozess gehabt haben und ihre Juden gemartert, gebrannt und geplündert, hassen sie uns mehr als das ganze andere Schwaben. Das sind jetzt 300 Jahre. Heute hat man humanere Methoden, weniger komplizierte, dem Juden sein Geld zu stehlen. Aber wenn man getan hat, solches Unrecht, versteht sich, dass man weiter gegen den gereizt ist, auch nach 300 Jahren. Nun, wir werden's überleben. Und immer in der gleichen unbequemen, aufreizenden, uneleganten Haltung saß Isaak Landauer. Er las dem Süß wohl die Gedanken von der Stirn, aber er schwieg, schloss halb die spähenden Augen, murmelte. Er hatte unendlich viel gesehen. Die Löcher der Judengasse und die Lustschlösser der Großen. Enge, Schmutz, Verfolgung, Brand, Tod, Unterdrückung, letzte Ohnmacht. Und Prunk, Weite, Willkür, Herrentum und Herrlichkeit. Seine zahllosen Geschäfte hatten ihm das Auge geschärft für die Zusammenhänge. Und er wusste mit einem gutmütigen und einem spöttischen Wissen um die feinen, lächerlichen Gebundenheiten der Großen. Er wusste, es gab nur eine Realität auf dieser Welt. Aus Geld kommt alles und zu Geld wird alles. Und alles lässt sich ausdrücken in Ziffern. Er, Isaak Landauer, wusste das. Er saß mit an den Quellen, konnte den Strom mitlenken, konnte verdorren lassen, befruchten. Bin ich aber so töricht, meine Macht hinauszukriegen? Heimlich wollte ich sie. Ein kleines, seltenes, amüsiertes Lächeln war alles, was von seinem Wissen und seiner Macht zeugte. Man braucht mich auch in Kaftan und Peis. Spürt dieser Alte nicht Lust, auf andere herunterzuspucken, die man auf ihn herunterspeit? Fußtritte weiterzugeben? Der Ravensburger Kindermordprozess. Solches Zeug liegt ihm im Sinn. Verstaubt, vermodert, vergraben. Und so schuf er sich seine Macht, wenn er sie nicht zeigt. Heute, wenn es der Jud nur schlau anfängt, sitzt er mit den großen Herren an einem Tisch. Braucht sich einer nur nicht in alberne Kapricen verbeißen und mit Kaftan und Schläfenlöckchen herumzulaufen, dann hätte auch der Ratsherr Etterlin aus Ravensburg seinen Diener und Kompliment gemacht. Süß hatte wirklich die Absicht, sich in Wildbad zu erholen, auszuruhen. Er hatte zwei gefährliche, aufregende Affären hinter sich. Einmal die Einführung des Stempelpapiers in der Kurpfalz. Der Kurhut hatte sich eine verdammt hohe Pacht zahlen lassen. Das Volk hatte sich gegen die neue Steuer gewehrt, wie ein bissiger Hund. Hier nun. Er hatte sich nicht einschüchtern lassen. Er hatte wieder die Beschimpfungen, Drohungen, Aufläufe vor seinen Büros, Pasquille, Tätlichkeiten, das Siegel und die Handschrift des Kurfürsten. Er hatte von seiner Schrift kein Jota abgelassen. Und das hatte sich auch gelohnt. Er hatte den Vertrag mit einem Gewinn von 12.000 Gulden weiterverkauft. Und er hatte sich da nicht etwa Ruhe gegönnt, nein. Die 12.000 Gulden mussten sogleich weiterarbeiten. Entschlossen, schnell und gesammelt. Man ließ ihm nur 2 Tage Bedenkzeit, war er in den Münzakkord mit Hessen-Darmstadt hineingesprungen. Ein gefährliches Geschäft. Sein Bruder, der Baron, der Getaufte, der doch in Darmstadt zu Hause war und das Terrain genau kannte, hatte es nicht gewagt. Selbst Isaak Landauer hatte mit dem Kopf gewackelt und sein Lächeln eingestellt. Die Rentämter von Baden-Durlach, Ansbach, Waldeck, Fulda, Hechingen, Montfort waren erbitterte Konkurrenten und prägten, was sie konnten. Noch schlechtere Münze zu prägen, dazu musste man verdammt kaltes Blut haben und eine Stirn eisern bis zur Verzweiflung. Süß hatte sie. Und wusste auch dieses Geschäft mit Profit und zur rechten Zeit abzustoßen. Mochte sich jetzt sein Nachfolger mit den 1000 Widerwärtigkeiten herumschlagen. Er war gedeckt durch ein Dekret des Landgrafen. Er war mit gutem Profit in Gnaden aus seinen Diensten entlassen worden. Jetzt hatte er sein schönes Haus in Frankfurt, in Mannheim, beide schuldenfrei. Dazu gewisse Liegenschaften, von denen niemand eine Ahnung hatte, in den östlichsten Teilen des Römischen Reiches. Kapital, Verbindungen, Titel, Kredit. Den Ruf eines findigen Kopfes, einer glücklichen Hand. Aufrecht saß Süß im Wagen, wie einer, der der Welt zeigen wollte, wer der kurpfälzische Oberhof und Kriegsfaktor war. Und Isaak Landauer entging diese Haltung seines Reisegefährten nicht, der fast ein wenig geckenhaft, modisch gekleidet, stattlich, bartlos, den Blick rastlos, scharf auf jedes Detail der Landschaft richtete, die noch immer im feinen Regen wie hinter einem Schleier lag. So fest Süß entschlossen war, die Tage in Wildbad seiner Erholung zu gönnen, so falsch ihm Isaak Landauers Grundsätze schienen, seine eigene Art, mit Fürsten und großen Herren umzugehen, sich ihnen anzuschmiegen, war sicher die zeitgemäße, einzig richtige. Es wäre Wahnsinn gewesen, von diesem Genie der vorigen Generation, diesem personen- und sachkundigsten Finanzmann, nicht auf der Reise zu profitieren. Er fragte also geradezu nach der Gräfin, ihren Aussichten, Hoffnungen, Schwierigkeiten, ihre geschäftlichen Bonität. Was ist sie für eine Frau? Landauer wusste, der Süß mochte die Gräfin nicht leiden. Ihre Geldgier schien ihm unfürstlich ordinär. Eine gescheite Frau, die Gräfin. Sie sind für Realitäten. Sie hat sich jede Steigerung in der Liebe des Herzogs mit Terrains und Privilegien zahlen lassen. Und nahm er ab in der Liebe, dann musste er, wenn er wiederkam, mit Bargeld und Juwelen zahlen. Was hat sie in das Geschäft hineingesteckt? Was hat sie hineingesteckt? Ein hübsches Gesicht, einen kleinen Adelstitel, ein bisschen problematische Jungfräulichkeit. Nicht einmal Kleider hat sie gehabt, wie sie kam an den Hof. Und was hat sie herausgewirtschaftet? Herausgewirtschaftet? Die Gräfin von Würb, die Gräfin von Urach. Die Landhofmeisterin Exzellenz, Präsidentin des Conseils, die Oberaufsicht der herzoglichen Schatulle, 18.000 Gulden Apanage. Die Stammkleinodien und Hausjuwelen, alle Honneurs, Emolumenta und Privilegien einer reichsunmittelbaren Fürstin, Barkapital und Tratten auf Prag, Venedig, Genf, Hamburg. In ihren Schatullen, sagt mir der Sekretär Pfau, 300.000 Gulden. Sollen es nur 200.000 sein, ist auch mitzunehmen. Die Rittergüter Freudenthal, Beuingen, die Dörfer Stetten und Höpfigheim, die Herrschaften Wilsheim, Brenz mit Oggenhausen, Marschalkenzimmern. Eine gescheite Frau, eine liebenswürdige Frau, eine Frau, die weiß, worauf es ankommt. Sie verdient, die Jüdin zu sein. Sie soll in Disgrace sein. Sie hat sich brouilliert mit ihrem Bruder. In der Landschaft tuschelt man, ihr eigener Bruder habe dem Herzog geraten, sie abzuschaffen. Auch der König von Preußen hat auf ihn eingeredet. Sie wird alt, störrisch, schwer traktabel und so fett. Der Herzog ist nicht mehr für so viel Fett in letzter Zeit. Sie kennt sich aus. Sie weiß, die Bank von England hält sicherer als der Liebeschwur eines geilen Herzogs. Sie ist assekuriert. Sie ist besser wie mancher Reichsfürst, glaubt mir, Reb Josef Süß. Was sagt er? Reb Josef Süß? Warum nicht Herr Hoffaktor oder Kollege oder so? Es ist wirklich schwer, mit dem Alten zu verkehren. Er kompromittiert einen. Wenn der Herzog sie fallen lässt, wird sie wenig retten können. Sie ist im Herzogtum angesehen wie Pest und Nonnenfraß. Sie hat den Hass des ganzen Landes gegen sich. Hass des Landes. Wer so etwas taucht, hat nicht den Hass des Landes gegen sich. Wer anders ist als die anderen, hat den Hass des Landes. Hass des Landes hebt den Kredit. Eine Hure. Geizig, unfürstlich von Manieren. Dazu alt und fett. Gerede, Reb Josef Süß. Hure. Ein Wort. Trösten sich die tugendhaften alten adligen Fräuleins damit, die ihr neidisch sind? Hat doch die Königin Esther nicht wissen können, ob sie nicht des Ahasverus Kippsweib wird? Ich sag euch, Reb Josef Süß, die Frau ist gut für 5x100.000 Gulden. Sie ist gescheit. Sie weiß, was sie will. Hat sie nicht die Juden zugelassen, ihre Dörfer und Herrschaften? Nicht auf Sentimentalität bewahre, aber sie ist klug. Sie riecht, wer klug ist, mit wem man reden kann, handeln. Es kommt was heraus. 5x100.000? Sie ist gut bis zu 5x150.000. Mittlerweile fuhr der Wagen beim Gasthof zum Stern in Wildbad vor. Willkommen! Gott zum Gruß, die Herrschaften. Ich hab noch die schönste Zimmer frei. Der Sternwirt stürzte heraus, zog die Kappe. Aber wie er den Kaftan Isaac Landauers sah, wurde er patzig. Er ist kein Jude, Wirt. Doch der blasse Sekretär Niklas Pfeffle stieg von seinem Sitz. Das sind die Herren Hoffaktoren Oppenheimer und Landauer, Herr Wirt. Wie er den Herrn beim Aussteigen half, dienerte der Sternwirt mit tiefem Bückling voraus in die Zimmer. Josef Süß hatte sich grimmig bewölkt bei den Grobheiten des Gesellen, aber er schritt schweigend neben Isaac Landauer. Auch vor einem galonierten Geheimratsrock hätte er nicht können mit seinem Fuß weiter nach hinten auskratzen. Und lächelnd kämmte er sich mit den Fingern den schüttersträhnigen, verfärbten Bart. Wo bleiben denn die Reiter? Man soll ihnen Kuriere entgegenschicken. Man soll nach dem Juden schicken. Zwischen Wut und Erschöpfung versuchte die Gräfin sich zu fassen. Nach dem Besuch des Herzogs hatte sie ihn an den Wagen geleitet. Während der schwere Mann umständlich in die Kutsche stieg, stand sie in der liebenswürdigen Sicherheit der an Bewunderung gewöhnten Frau, schwatzte gleitend, freundlich, lächelte, winkte. Noch als sie sich wandte, die Stufen zu dem blauen Kabinett hinaufstieg, war Schritt und Haltung leicht, elastisch. Dort erst entspannte sie sich, die Schultern fielen, Arme, Hände hingen kraftlos, der Mund stand halb auf, das Gesicht erschlaffte jäh und erschreckend. Jetzt saß sie betäubt, in einer entsetzlichen Art bis zur Lähmung ausgeschöpft auf dem niedern, breiten Lager, Puder und Schminke auf ihrem Antlitz klafften. Das heitere Feuer, das sie in ihren großen Augen angezündet, losch hin. Der mächtige, gestickte Atlasrock hing in toten Falten, und unter der kunstvoll mit kleinen Rubinen besetzten Sbernia, sie hatte die Mode aufgebracht, und sogar in Versailles ahmte man sie nach, unter der kunstvollen Sbernia verlor selbst das fröhliche, nussbraune Haar seine sorglose Frische. Der Preußenkönig hat gebohrt. Der Hund, der Schäbige. Mit seinem schalen Geschwätz von Pflicht und Blödsinn. Aber das konnten für den Herzog nicht die Gründe gewesen sein, sich von ihr zu trennen. Ihr Bruder, der Preußenkönig. Und sie sah den wahren Grund auf sich zukriechen, sah ihn schleimig ihre Gedanken umklammern, wusste ihn und wusste ihn nicht, schlug wie die Raupe an der Nadel dagegen, dass er aus dunklem Gefühl bewusst sein werde. Ihr Blick suchte den Spiegel, mied ihn. Sie sank, die schwere Frau, noch hilflos tiefer in sich zusammen. Ein Haufe schlaffen Fleisches in den prunkenden Stoffen. Auf deiner Stirne wohnt Minerva hoch in Ehre, in deinem Auge Zeus, in deinem Parkytere. O holde Schönheit, höre, o holde Schönheit, höre, erhöre den Galant, erhöre, erhöre den Galant. Luft. Luft. Sie stöhnte, lehnte vornüber, die Augen geschlossen, die Hand nach dem Herzen. Ihr Asthma presste sie. Und während mit dem Lied, das ihr der Hofpoet vor 30 Jahren gesungen hatte, die Zeit vorüberzog, kam ihr deutlich grell zu Bewusstsein, was sie nicht erst durch einen Spiegel zu erfahren brauchte. Sie war alt. Exzellenz, keine neue Nachricht aus Neslach. Der Herr Herzog ist immer noch dort. Gut, gut. Herr Gott auf der Tafel, Gott spaziere. Die Regierung sagt, er wartet auf Unterschrift, aber alles bleibt liegen. All gut, all gut. Die Ungarin? Ist noch bei ihm. Sonst wer bei ihm? Räte, Intriganten? Nein, nein, Exzellenz, niemand. Die Ritter von St. Hubertus Orden. Gut so. Mag er mit denen herumsaufen. Nur keine Räte, keine Hetzer gegen mich, keine Intriganten. Ich wünsche täglichen Bericht. Na, aber zuverlässige Korrespondent um der Herzog, Exzellenz. Gut, gut. Auf morgen. Endlich, hergewünscht, hergeflucht, heiß erwartet, kommt auch Isaac Landauer. In seinem schmierigen Kaftan sitzt er im Arbeitskabinett der Gräfin, inmitten von Lapislazuli und Zierat, Spiegeln und goldenen Putten. Die Gräfin ihm gegenüber, prächtig, am Sekretär, zwischen ihnen in hohen Stößen Akten, Tabellen, Rechnungen. Landauer entdeckt hier und dort noch Lücken, wies schärfere Schrauben, Pressungen. Die Gräfin den zu fetten Nacken, wie die muskellosen Arme nackt, hörte bisher aufmerksam zu, notierte. Werden also mehr zahlen müssen, diese Pfeffermüller. Schließlich verlangte sie auf drei ihrer Dörfer ein ungeheures Darlehen. Isaac Landauer schwieg und wiegte dann bedenklich den Kopf. Womit, Exzellenz, hab ich das verdient? Was verdient? Dass er mich halten für einen ausgemachten Narren. Was will er, Jud? Wohin zielt er? Hätte er mir vor 2 Jahren das Geld nicht geliehen, bin ich jetzt weniger gut? Wozu braucht euer Exzellenz das Geld? Es zu schaffen aus dem Land? Weshalb es zu schaffen aus dem Land? Doch nur, weil sie Eventualitäten fürchten. Wenn aber Eventualitäten zu fürchten sind, dann sind die Güter keine Garantie. Wollen Sie, Exzellenz, dass ich an Ihnen verliere Geld? Die Gräfin schaute vor sich hin, hilflos, dann zu ihm, und ihre Augen sagten ihm, dass es um viel mehr ging als um Geld. Ihre Augen bekannten ihm all ihre Ängste, Hoffnungen, Zweifel. Er ist klug, Jud. Glaubt er, dass ich es wagen darf, die Güter nicht zu beleihen? Er hätte ihr gern etwas Freundliches gesagt. Aber sie war eine gescheite, feste Frau. Sie wollte keine Vertröstung und Verschleierung. Es war geradezu unanständig, ihr mit so etwas zu kommen. Er schaute sie auf und ab, und sie war bedenkenlos offen zu ihm. Er sah ihr entspanntes Gesicht, den gelösten, feisten Leib, und er wusste auf ihren dringlich fragenden Blick keine andere Antwort als ein Schweigen und Achselzucken. Da ließ sie sich vollends fallen. Sie brach in ein lautes, haltloses Weinen aus. Wie ein kleines Kind. Die Gangalien, die Schmutzigen. Meine Kreaturen sind sie alle und keiner rührt eine Hand. Lassen mich fallen, stoßen mich noch. Jeden Groschen, jeden Knopf an ihren Uniformen danken sie mir. Haben Verträge, mir beizustehen, halten sie nicht. Was jeder Pracher, Teufel und Spitzbub tut. Ach, Jud, ach, Jud. Der Jude sah still zu. Sah die schwere, schöne Frau zerbrochen. Geschüttelt, hemmungslos. Schminke und Puder zerflossen. Die stolzen Stoffe hingen tot an ihr herunter. Isaac Landauer kämmte sie mit den Fingern, den strähnigen Bart, wiegte den Kopf. Dann ergriff er behutsam ihre große warme Hand, Exzellenz. Streichelte sie. Exzellenz. Der ewige Jude soll im Land sein. Hat er davon gehört, Jud? Exzellenz, bin ich Leibniz? Ach, red nicht gern von solchen Dingen. Glaubt er nicht daran, Jud? Glaub ich nicht. Wer sich befasst mit solchen Dingen, kriegt mit der Polizei und der Kirche zu tun. Ahasverus. Ist er nicht Jud genug, um zu wissen, dass die Juden solche Mittel von Moses und dem Propheten übererbt bekommen haben? Geräte, Exzellenz, alles Geräte. Jesus hat allen Völkern diese Mittel verraten und wollte sie dadurch wertlos machen. Darum haben sie ihn gekreuzigt. Bringe mich zu ihm, Jud. Zu wem? Zu Ahasverus, zum ewigen Juden. Exzellenz. Wie kann ich das? Mach er keine Ausflüchte, Jud. Natürlich kann er. Ich bin ein zuverlässiger Kaufmann, Exzellenz. Ich beschaffe alles, was man will. Geld, Ländereien, Adelstitel, wenn es sein muss, auch sprechende Papageien. Aber wo in aller Welt soll ich nehmen einen ewigen Juden oder Einen soliden Kabbalisten, mit dem man Staat und Defekt machen kann. Wer bin ich, dass ich so etwas soll kennen? Ich habe ihm immer viel Vertrauen gezeigt. Und jetzt, in meiner Not, verlässt er mich. Exzellenz, ich bin immer gewesen solid. Ist doch sehr riskant. Die Landstände hassen mich sowieso. Hätten eine große Freude daran, mich vors Gericht und Gott behüte, auf den Scheiterhaufen zu bringen. Aber also, ich werde sehen. Ich will nichts versprechen. Isaac Landauer verließ die Gräfin, gegen seine Gewohnheit verstimmt und mit einem widerwilligen halben Versprechen. Er ging zu Josef Süß Oppenheimer. Der hatte sich inzwischen redlich bemüht, müßig zu sein, aber er hatte nicht die Gabe, sich auf solche Art zu erholen. Er litt unter dem Nichtstun. Er fühlte sich, der rastlose Mann, unbehaglich krank, wenn er nicht Projekte anzetteln, mit großen Herren verhandeln, Bewegungen auslösen, in bewegtem Wirbeln konnte. Er hatte sich auch deshalb von Isaac Landauer so leicht bestimmen lassen, nach Wildbad zu gehen, weil hier die große Welt hinkam. Man sah hier am deutlichsten die leisen Schwankungen in der Wertung der Einzelnen und ganzer Schichten, wer hochkam und wer niederglitt. Und das beschwingte ihn. Er beneidete brennend Isaac Landauer, der unter dem Spott der Gassenbuben, den Verwünschungen des Volkes, der Verachtung der großen Welt ins Haus der Gräfin ging, rechnete, Geld bewegte, Land bewegte, Menschen ledig machte, unter Ketten begrub. In solcher Laune fand ihn Isaac Landauer, der gekommen war, sein sonderbares Anliegen vorzubringen, behutsam, tastend. Seltsame Kaprice, mit denen er gelobt, sein Name den Christen bedeckt und bestraft. Der alte Ratio aus Heilbronn muss immer seine 7 Hündchen um sich haben und von genau gleicher Größe. Das Fräulein von 20 hat das Gelübde getan, am Freitag kein Wort zu sprechen. Ja, und der Herr von Hoheneck hat den Ehrgeiz, bei allen adligen Begräbnissen in der Umgebung zugegen zu sein. Scheut zu solchem Zweck keine Strapaze. Sonderbare Leute, sonderbare Welt, geht auch das Gerücht, der ewige Jude hat sich gezeigt im Land. Nur warum Gerücht? Vielleicht ist er wirklich im Land. Gräfin glaubt sicher, dass er da ist. Sie hat die seltsame Laune, der Herr verzeih ihr, und will ihn bei sich sehen. Ihn oder sonst einen Markus oder Astrologus. Am liebsten einen zuverlässigen Kabbalisten. Ja, Kabbalisten will sie sehen. Süß hatte gleich gemerkt, der andere wolle etwas. Er zog sich zusammen, lauerte. Dass Isaac Landauer von dem ewigen Juden anhub, warf ihn aus seiner Rechnung. Dies rührte einen Punkt, der nicht ins Geschäft zu ziehen war, sich nicht in Ziffern umsetzen ließ. Rührte an das Verkapselte. Auch er hatte natürlich von den Gerüchten gehört, aber ein eingeborenes Talent, sich abzuschließen gegen alles, was ihm die Sicherheit verwirren konnte, hatte ihn leicht und rasch über Ahnungen, Trübung weggleiten lassen. Nicht stoßen an das Verkapselte. Jetzt aber, wie Landauer damit begann, kroch das unbehagliche Gefühl unweigerlich ihn an. Er sah den Vorschlag Landauers an sich herankommen wie eine ferne Welle. Er fürchtete und wünschte ihn herbei. Und wie jetzt Isaac Landauer einhielt, saß er in quälend prickelnder Spannung. Ich hab gemeint, Rebsüß, vielleicht Rabbi Gabriel. Da war es. Er zielte also, dieser Mensch, der da vor ihm saß und schlau und behaglich mit dem Kopf wackelte, mit sicherem Kalkül auf das, was er zu ahnen widerwillig abgelehnt, von sich abgeschüttelt hatte. Er zwang ihn, sich damit auseinanderzusetzen. Ich meine, der ewige Jude, von dem sie schwatzen, das kann doch nur er sein. Ja, ja. Das hatte natürlich Süß auch gespürt, als er von jenen Gerüchten gehört hatte. Aber gerade davor hatte er sich abschließen wollen, dass solche Ahnung nicht wissen werde. Rabbi Gabriel, sein Oheim, der Kabbalist, der Unheimliche. Der einzige Mensch, über den ich nicht ins Klare kommen kann? der einfach durch seine Gegenwart mein ganzes farbiges Weltbild entfärbt, meine Wirklichkeit entwest, meine klaren Zahlen zweideutig macht, auswischt? Nein. Nein. Er soll für sich bleiben. Es ist bestimmt nicht gut, den ins Geschäft zu mengen. Er wird dann das Verkapselte rühren. Wirrung wird herausspringen. Druck. Zwiespalt. Dinge, die sich jeder Rechnung, jedem Kalkül entziehen. Nein, nein, hier die Geschäfte, jenes aber dort, fernab, behütet. Ja, so soll es bleiben. So ist es gut. Ich verlange es natürlich nicht umsonst, Rapp Josef Süß. Ich werde euch mit hineinlassen in das Geschäft mit der Gräfin. Josef Süß hatte alle Räder seines Kalküls angedreht. Er saß in großer Versuchung. In ihm arbeitete es scharf, rasch, mit ungeheurer Energie und Präzision. Er beteiligt mich am Geschäft mit der Gräfin. Das ist viel, sehr viel. Mehr als ein großes Geldangebot. Beteiligt an diesem Geschäft kommst du an den Herzog heran. Schwindelnd weites rückte ganz nah. Nein, es geht nicht. Alles auf der Welt kann man preisgeben für ein Geschäft. Frauen, Freuden, Leben. Aber das nicht. Den Rabbi Gabriel in ein Geschäft zu ziehen, ihn verschachern, das nicht. Ihr sollt nichts von ihm verlangen. Ihr braucht ihm keinen Vorschlag tun. Alles, was ich will, Reb Josef Süß, ist, dass er ihn herschafft nach Wildbad. Süß hob mit einer Bewegung der Abwehr jäh überfrostet den Rücken. Es war ihm plötzlich, als schaute ihm ein Mensch über die Schulter, ein Mensch mit seinem eigenen Gesicht, aber ganz im Dämmer, nebelhaft. Ihr brauchtet ja nur euren jungen Menschen zu schicken, den Niklas Pfeffle, der wird ihn gewiss auftreiben. Ich würde euch gut assoziieren an dem Geschäft mit der Gräfin. Unsinn, deine Bedenklichkeit. Du bist doch kein dummer Junge, verschwärmt. Ja, damals, als man dir den Vorschlag gemacht hatte, dich taufen zu lassen am kurpfälzischen Hof. Dass du da nicht zugriffst, das waren verständliche Hemmungen gewesen. Ich weiß zwar jetzt noch nicht recht, warum ich es nicht gemacht hatte wie mein Bruder. Es war so einfach, sich Glanz, Position und Baronie zu verschaffen, durch Taufwasser. Ich habe es eben nicht getan damals und würde es auch heute nicht tun. Nie. Und für kein Geschäft der Welt. Aber das ist hier doch ganz was anderes. Ist doch nichts dabei. Verlangt doch kein Mensch von dir, dass du den Rabbi, den Unheimlichen, sollst verschachern. Immer deine Fantasie, die galoppierende, viel zu rasche, verwirrt dir die Begriffe. Herrufen sollst du den Alten, weiter nichts. Und dafür die Verbindung mit der Gräfin, dem Herzog, dem Prinzen Eugen. Du bist doch ein Narr, wenn du nicht zugriffest, weil es, naja, weil es ein bisschen unbehaglich ist. Ich schicke ihn. Kann ich ja tun. Schickt ihn zu dem Rabbi und ihr werdet sehen... Mein Anteil an dem Geschäft... Das wird nicht werden wir aushandeln, Reb Josef Süß. Und ich werde nicht kleinlich sein. Es dauerte lange, bis Isaac Landauer den Süß von seiner über die Maßen hohen Forderung heruntergehandelt hatte. Nur Schritt um Schritt, heftig kämpfend, wich Süß zurück. Als sie schließlich übereingekommen waren, dachte Süß, lebte, atmete er nur noch in diesem Geschäft. Rabbi Gabriel sank ihm in das Verkapselte. Josef Süß schickte seinen Sekretär Niklas Pfeffle, den Rabbi Gabriel aufzusuchen. Pfeffle fuhr mit der Post. Der blasse, fette, schweigsame Mensch fiel nirgends auf. Gelassen, gelangweilt, leicht müde vom Aussehen, versteckte er seine Betriebsamkeit hinter dem melancholischen Phlegma seines gedunsenen, blutleeren Gesichts. Die Aufgabe einmal übernommen, klebte er daran, herzzäh und gleichmütig. Die Spur des Rabbi führte kreuz und quer durchs Schwäbische, ohne erkennbares Ziel, willkürlich, verlor sich dann, tauchte in der Schweiz wieder auf. Der blasse, fette Mensch folgte gewissenhaft, Wendung um Wendung, unentrinnbar, unerregt. Das war eine seltsame Reise, die der Rabbi, der Fremde, machte. Was in aller Welt suchte er in Wüsten von Stein und Eis, die Gott mit seinem Zorn geschlagen hatte? Die wenigen Bauern, Jäger, Holzfäller dieser Gegend waren stumpf, hart von Wort. Stieg der Fremde höher als ihre höchsten Weiden, so wandten sie ihm wohl einen Blick zu, aber langsam und teilnahmslos wie ihr Vieh. Und langsam und teilnahmslos wandten sie ihn wieder ab, war er vorbei. Der Fremde trug sich unauffällig, schwere Kleider von gleichgültiger Farbe, ziemlich altmodisch, wie sie in Holland vor 20 Jahren modern gewesen sein mochten. Klein, breit, dicklich, den Rücken leicht rund, wanderte er, schwer von Schritt und stetig. Hier in den Bergen, wo nie sonst ein Fremder hinkam, war es leicht für Niklas Pfäffle, ihn nicht zu verlieren. Haut, Fleisch, Knochen, Adern sind ein Kleid, eine Schale und nicht der Mensch selbst. Die Geheimnisse der höchsten Weisheit sind in der Ordnung des menschlichen Leibes. Der Fremde klomm die Schlucht entlang, umständlich, vorsichtig, überquerte Sturzbäche, stand endlich auf einem Vorsprung, vor ihm der sperrende Bogen vereister Wände. Siehe, die Haut entspricht den Himmeln. Sie dehnen sich über alles und überdecken es wie ein Gewand. Siehe, das Fleisch entspricht dem Stoff der Welt. Unter ihm streckte ein Gletscher die nackte, breite, zerschrundete Zunge. Von der Seite her mündete ein anderer. Alles endete in Ödnis und Geröll. Felsblöcke, wild verstreut, bildeten geheimnisvoll starrende, zerrissene Linien. Siehe, die Knochen und Adern sind der Thronwagen des Herrn. Davon der Prophet singt, es sind die wirkenden Organe Adonais. Hoch über allem leuchtete höhnisch besonnt und unerreichbar der adelig zarte Schwung der beschneiten Gipfel. Aber alles dies ist nur ein Kleid. Und wie der wirkliche Mensch innen ist, so ist auch der himmlische Mensch innen. Und alles ist in der unteren Welt wie in der oberen. Der Fremde kauerte nieder, schaute. Das massige, bartlose, blasse Gesicht stützte er in die Hand. Über der kleinen, platten Nase sahen trübgraue Augen. Sie standen viel zu groß in dem kurzen, fleischigen Kopf. Sie standen in trübem Feuer und schwelten dumpfe, beklemmende, hoffnungslose Traurigkeit. Die Stirn lastete breit, schwer und nicht hoch auf sehr dichten Brauen. Den Ellbogen aufs Bein, die Wange in die Hand gestützt, kauerte er, schaute. Und wie am Firmament so die Erde einschließt, die Sterne und Sternbilder sind und uns das Verborgene künden und tiefes Geheimnis, so sind auf der Haut unseres Leibes Linien und Falten und Zeichen und Züge. Und sie sind die Sterne und Sternbilder des Leibes. Und sie haben ihre Heimlichkeit. Und der Weise liest sie und deutet sie. War hier das, was er suchte? Eines strömte ins andere, von der oberen Welt in die untere. Jedes menschliche Antlitz musste seine Entsprechung haben, in einem Stück Erde. Komm und sieh. Der Geist meißelt sich das Gesicht. Und der Wissende erkennt es. Wenn die Geister und Seelen der oberen Welt sich bilden, haben sie ihre Form und sichere Bildung. Und sie spiegelt sich später im Gesicht des Menschen. Er suchte ein Stück Welt, aus dem ihm ein menschliches Antlitz entgegenschaute, größer, lesbarer, bedeutungsvoller. Das Antlitz jenes Mannes, dem er verhaftet war. Er suchte den Strom, der jenen und also ihn selbst band mit Stern, Wort und Unendlichkeit. Plötzlich verstummte er. Nicht denken. Diese Dinge wollen nicht gedacht sein. Man zerdenkt sie nur. Schauen muss man. Und ruhen lassen. Er versenkte sich tiefer in sich. Er tötete jede Regung, die fernab war von dem Gesuchten. Drei Furchen, scharf, tief, kurz, fast senkrecht über der Nase, zerschnitten seine Stirn. Und sie bildeten den heiligen Buchstaben, das Schien, den Anfang des Gottesnamens, Shaddai. Der Mensch, auf dem Vorsprung kauernd, winzig in der maßlosen Landschaft, sog die Linien in sich, des Steins, der Ödnis, des zerschrundenen Eises. Das zarte höhnische Läuten, die finstertolle Willkür der Blöcke, die Ahnung tieferer Menschen und weidenden Viehs. Er atmete kaum. Er schaute, ergriff, begriff. Endlich, fast taumelnd von so gespannter Reglosigkeit, hob er sich, erschöpft, die Stirn lösend von dem gefurchten Zeichen, in tiefer, gefasster Trauer, stieg mühsam, halb gelähmt auch zu Tal. Unten aus dem ersten der drei Höfe kam ihm ein fetter, blasser Mensch entgegen, wollte sprechen, einen Brief in der Hand. Rabbi Gabriel schnitt ihm das Wort ab. Von Josef Süß. Niklas, erstaunt, dass der Fremde ihn kannte, neigte sich. Ich komme. Und Rabbi Gabriel machte sich auf die Reise, ungeduldig erwartet von der Gräfin. Doch es stoben Gerüchte im Lande auf vom nahen Fall der Gräfin, hier, dort, an allen Ecken. Es war ein großes, heimliches Aufatmen, unsicher erst, dann gewisser. In einzelnen Dörfern wurden schon Glocken geläutet, Dankgebete gesprochen, man verkündete nicht wofür, beließ es bei dem Allgemeinen für eine gnädige Fügung. Aber noch herrschte die Gräfin. In Schloss Freudenthal hatte sie die Nachricht von der Aussöhnung des Herzogs mit der Herzogin in Tainach erreicht. Es war groß und feierlich zugegangen, wie bei einem Beilager, die Gesandten der Höfe waren zugegen, das ganze Kabinett und auch ihr Bruder, der Gräfin Bruder. Mein Bruder, mein Bruder. Lass ihn, walz ihn aus, bis kein Heller mehr herausgeht. Deinen Bruder werde ich kommen lassen. Schlag ihn, mach ihn klein. Ich werde hören. Mach ihn klein. Ich werde es ihm zeigen. Schlag ihn. Empfang jetzt den Kurier. Wozu? Was noch soll ich hören müssen? Er hat sich mit dir ausgesöhnt und mich davongejagt. Der Kurier aus Tainach soll kommen. Exzellenz? Wir wollen hören, wie es war in Tainach. Exzellenz, ihr habt es sicher schon erfahren. Der Herzog hat sich ausgesöhnt. Ah ja. Wie war das Fest? Am ersten Abend hat es ein Ballett gegeben. Die Heimkehr des Odysseus. Da werden alle gegrinst haben, als die böse Circe sich in den Feuerberg stürzte und die zähen alten Hofstepfen werden Triefaugen bekommen haben, als sie die fromme Penelope am Spinnrocken sitzen sah. Und noch hat sich das herzogliche Paar zurückgezogen und vor der Tür vom Schlafzimmer hat das italienische Quartett gespielt, während der Beiwohnung. Guten Appetit, Lux. Am zweiten Tag hat es noch ein Feuerwerk gegeben. Und prasselnde Rakete hätte die Initiale von der Herzogin flammend an den Himmel geschrieben. Und Volk hat gejubelt. Begeistere er sich nicht doch jetzt daran! Die Gräfin schloss sich ein und schrieb. Den Brief schickte sie durch den Kurier nach Stuttgart. Er ging an den Kammerdiener des Herzogs, enthielt eine Anweisung auf 300 Gulden und das Versprechen weiterer 800, falls er ihr vom Blut des Herzogs verschaffe. Dieser Brief war übereilt und ganz und gar töricht. Und schon wenige Stunden, nachdem der Kurier abgegangen, bereute die Gräfin. Sie machte zugleich ihrem Juden Isaac Landauer Vorwürfe, dass der Kabbalist noch immer nicht erschienen war. Das hatte sie ungeduldig gemacht. Dazu der Bericht aus Tainach. Dennoch, niemals hatte sie dergleichen schriftlich aus der Hand gegeben. Zum ersten Mal, dass sie sinnlose Wut nicht hatte zu Ende toben lassen, ehe sie handelte. Als der Kammerdiener Eberhard Ludwigs den Brief erhalten hatte, rechnete er. Vor dem Fest in Tainach wäre er wahrscheinlich noch der Gräfin zu Willen gewesen. Jetzt, nach dem Tainacher Zeremoniell, war es ausgemacht, dass die Gräfin nichts mehr zu hoffen hatte. Es waren also von ihr die 800 Gulden herauszuholen, vielleicht ein paar hundert mehr und sonst nichts. Der Herzog wiederum wollte vor der Gräfin Ruhe haben. Er wäre sicher dankbar für einen Vorwand, sie aus dem Lande zu jagen. Es war also klar, wo der Vorteil lag. Der Kammerdiener ging somit zu dem Präsidenten der Landschaft, ließ sich von dem für seine Tapferkeit 1000 Gulden zahlen und übergab den Brief dem Herzog. Eberhard Ludwig stand, der schwere, dumpfblütige Mann, einen Augenblick stark gebunden vor dem Unfasslichen, winkte dann den Diener heftig Entfernung, keuchte, stampfte auf und nieder. Jedes Blutteilchen gor dunkle Wut. Betrogen! Betrogen, betrogen, betrogen, betrogen, betrogen! 30 Jahre lang von einer verfluchten Hexe betrogen. Die anderen, diese greinenden Pfeffersäcke von Landschaft, haben recht gehabt. Und die Karl- und Dürrpredigenden Pfaffen auch. Der Preußenkönig, alle haben sie recht gehabt. 30 Jahre lang recht gehabt. Oh, dieses Hurenmensch. Das vermaledeite. Jede Zeile jenes Protokolls kroch ihn an. Die schwarze Kuh. Das Kalb mit dem abgeschnittenen Kopf. Der Bock mit den abgeschnittenen Hoden. Jetzt will sie gar mein Blut in das Herz einer Puppe zaubern. Und so über mich Gewalt gewinnen. Und der Satan, der Neunschwänzige, mag wissen, was für verfluchte und unflätige Handierung sie damit treiben wird. Aber wach, du Teufelsweib. Jetzt ist es aus mit allem Zauber und vermaledeiter Hexerei. Er schrieb, siegelte, befahl Räte, Offiziere. Ein hastiges, heimliches, wichtiges Gewese hub an. Schon anderen Tags in aller Früh erschien ein Detachement Husaren in dem Dorfe Freudenthal. 4 Stunden später hatte sie der Oberst in der Kutsche und führte sie inmitten der Reiter weg in den regnichten Tag. Die Mutter und 2 Zofen begleiteten sie. An ihrem Weg standen dummglotzend die Bauern, ihre Bauern. Aber die Freudenthaler Juden hatten sich in ihrem Betsaal versammelt, in großer Angst um Leib und Gut und beteten für ihre Schützerin. Die Gräfin wurde nach Urach und kurz darauf nach der Festung Hohenurach gebracht, in engen Gewahrsam, niemand von ihren Freunden hatte Zutritt. Die Dämme, bisher der Volkswut entgegengestellt, wurden niedergerissen. Allerorts erschienen Pasquille und schmähliche Karikaturen. In Cannstatt wurde eine Puppe mit den Zügen der Gräfin und dem Gejohl des Pöbels erst ins Hurenhaus gebracht, dann gestäubt und auf den Schindanger geworfen. Unterdessen suchte die Mutter ihren ältesten Sohn auf. Der aalglatte, eiskalt hochmütige Minister saß vor seiner Mutter wie ein Hosenmatz und versprach, er werde sein Bestes tun, den Abgang der Schwester zu retten. Der Vergleich, den man der Gräfin schließlich vorlegte, nachdem sie Kaiser und Reich mit wütenden Beschwerden überhäuft hatte, war denn auch von Anfang an günstig. Es zeigte sich, wie fein Isaak Landauer alles eingefädelt hatte. Alle Welt war interessiert, der Gräfin in Württemberg liegendes Vermögen zu retten, denn alle Welt hatte, dank der Vermittlung Landauers, darin investiert. Sie musste zwar einige Güter wie auch Freudenthal abtreten und sich zu der Zusage bequemen, keine Forderungen und Ansprüche weiter an das fürstliche Haus zu machen, desgleichen das Herzogtum nie wieder zu betreten, aber Isaak Landauer hatte eine letzte ungeheure Summe für sie erpresst, deren Höhe selbst ihre Juden nur zu flüstern wagten. Sie zählte zu den vermögendsten Damen des Römischen Reichs, als sie das Herzogtum verließ. Eine starke militärische Eskorte begleitete sie außer Landes. Ihre Straße war gesäumt von johlendem, kotschmeißendem Volk. Vor ihr, hinter ihr, in endloser Reihe schleppten Wagen Kleider, Hausrat, Zierat. Lauthalten Flüche und Verwünschungen und das Geläut triumphierender, frommer Glocken und der Gesang hohlstimmiger Dankesgottesdienste ihr über die Grenze nach. Erst als das letzte Stück über der Grenze war, folgte allein in der Kutsche erdfarben, kolossig, unbeweglich die Alte. In der Gesellschaft der Kurgäste von Wildbad äußerte sich auffällig laut ein Herr des großen Adels über die ehemalige Mätresse des Herzogs. Eine rechte Hur, her damit! Aber eine filzige Hur, das ist der scheußlichste Sud des Teufels. Und diese Gräfin ist eine filzige Hur. Prinz Karl Alexander von Württemberg, kaiserlicher Feldmarschall und Gouverneur von Belgrad, äußerte sich so. Er machte kein Hehl daraus, er verabscheute die Gräfin. In Wildbad war er vor nicht langer Zeit beim Sternwirt abgestiegen und Süß Oppenheimer musste von den 4 Zimmern, die er dort behauste, 2 an den erlauchten Herrn abgeben. Seine Ankunft war ein Fest. Die Kurgäste Wildbads begafften neugierig die Karosse des Prinzen. Karl Alexander, Sieger von Peter Wardein, rechte Hand des Prinzen Eugen, kaiserlicher Feldmarschall, zu Wien in hohen Gnaden, überall in Deutschland und besonders in Schwaben hing sein Bild herum, wie er beim Sturm auf Belgrad unter türkischem Kugelregen mit 700 Axtmännern die Höhe emporklimmt. Ein aufregendes Bild, ein Held, ein großer General. Bravo. Eviva. Im Übrigen politisch völlig belanglos. Ein kleiner Prinz aus einer Nebenlinie. Gänzlich ungefährlich. Galanter Herr, nebenbei gefälliger Kamerad, guter Kerl. Das allgemeine Wohlwollen flog ihm entgegen. Die Damen vor allem interessierten sich für den Kriegshelden und die Tochter des Gesandten der Generalstaaten warf ihm einmal ein Lorbeerzweiglein in den Wagen. Sein Aufzug war nicht gerade stattlich. Ein räumiger, solider, etwas abgebrauchter Reisewagen. Der Prinz selber freilich sehr elegant. Das offene, fröhliche Gesicht, jetzt auf der Reise ohne Perücke, in dem schönen, langen, blonden Haar, die hohe, kräftige Statur imponierend, in der reichen Uniform. Aber das Gefolge dürftig. Der Leibhusar, ein Heiduck, der Kutscher, das war alles. Nur ein auffallendes, luxuriöses. Auf dem Rücksitz ein braunschwarzer, schweigender, gravitätischer Kerl. Ein Mameluk oder sowas. Der Prinz mochte ihn auf einem Feldzug erbeutet haben. Süß und Isaac Landauer standen vor dem Gasthof unter gaffendem Volk, als der Prinz ankam. Ich sag euch, Reb Josef Süß, der Prinz ist nicht gut für 2000 Tage. Die serbische Statthalterschaft hat er nur seinem Freunde zu verdanken, dem Prinzen Eugen. Ist das nicht gewesen, militärisch? Aber Geld hat er nie gehabt. Die Wiener Bankiers helfen ihm nicht mehr aus und der Wiener Hof zuckt die Achsel und lässt ihn ohne Zulage. Ernsthafte Teilnahme fand der Prinz erst in Würzburg beim Fürstbischof. Er kannte den dicken, lustigen Herr seit langem, seit den frühen Jahren in Venedig. Dort hatten sie, der Prinz, der jetzt hier Fürstbischof, und Johann Eusebius, jetzt Fürstabt in Einsiedel in der Schweiz, gute Freundschaft geschlossen. Die jungen Herren, alle drei kleine Nebenäste großer Häuser, waren in Venedig Leben und Politik zu lernen. Die beiden jungen Jesuiten amüsierten sich damals herzlich über des Prinzen soldatisch naives geradezu und sie fassten zu ihm eine offene, leicht überlegene Zuneigung. Auf solcher Basis gründete die Freundschaft des Prinzen mit den beiden Jesuiten. Die waren jetzt Prälaten geworden, gefürchtet, standen mit inne in allen Fragen der großen Politik. Er, der Prinz, saß draußen an der Ostgrenze des Reiches, ein tapferer und berühmter General, von den Herren, die die deutschen Geschicke machten, leicht und wohlwollend belächelt. Er spürte nichts von diesem Lächeln. Er ging behaglich und geradeaus seine Straße. Und was ihn kratzte, das war allein Geldmangel. In Würzburg, bei Tafel, auch der Fürstabt von Einsiedeln hatte sich eingefunden, sprach er offen mit den beiden Freunden über sein Bedrängnis. Der Bischof versprach, den Fall zu überdenken, und nachdem der Prinz sich zurückgezogen hatte, saßen die Prälaten im Park. Sie dachten beide das Gleiche. Sie hatten dem Prinzen oft katholische Messen gezeigt, in Venedig, in Wien, jetzt in Würzburg. Ruhevoll und wohlwollend, mit lässigen Worten spannen die beiden Prälaten das Projekt. Von dem beschatteten Sitz im Park, eisschlürfend, schauten sie auf die schöne Stadt und die besonnten Weinberge. Der Fürstbischof half somit Karl Alexander mit einer kleinen Summe aus, und der Prinz richtete, um für 2-3 Jahre aus dem Gröbsten zu sein, ein Ersuchen an die württembergische Landschaft, seine Apanage zu erhöhen oder ihm wenigstens einen größeren Vorschuss darauf zu geben. Das Schriftstück war von dem Geheimrat Fichtel klug und umständlich formuliert, sodass dem Prinzen der Erfolg so gut wie gesichert schien. Und nun saß er in Wildbad in heiterster Laune. Er hatte ein Bad genommen und ließ sich von seinem Leibhusarenläufer den lahmen Fuß, ein Andenken an die Schlacht von Cassano, mit Essenzen einreiben, während der Schwarzbraune auf dem Boden hockte. Während danach Neufer ihn rasierte, kam ein Heiduck der Prinzessin von Kurland mit einer verbindlichen Einladung zu einem Kostümfest, das die Prinzessin anderen Tags veranstalten wollte. Karl Alexander hatte kein Kostüm. Neufer befragte den Wirt, der meinte, der Hof- und Kriegsfaktor Josef Süß Oppenheimer werde vielleicht aushelfen können. Oppenheimer? Gegen den Juden hatte der Prinz nichts einzuwenden, ein so scheles Gesicht der Kammerdiener zog. Aber Oppenheimer hießen die Wiener Bankiers, die ihn so schlecht behandelt hatten. Doch mittlerweile war der beflissene Wirt schon bei Süß gewesen und jetzt brachte er ein sehr passendes ungarisches Bauernkostüm, das Neufer mit leichter Mühe für die Statur des Prinzen zurechtschneidern konnte. Karl Alexander schickte dem Süß durch Neufer einen Dukaten, den Süß dem Neufer als Trinkgeld gab. Der Prinz wusste nicht, sollte er den Juden prügeln, sollte er lachen. Da er guter Laune war, entschied er sich zu lachen. Auf dem Fest war die Neugier und die Bewunderung aller um den Prinzen. Er schwamm in der Achtung der Männer, in der koketten Anbietung der Frauen fröhlich herum. Seine Dame war die Wirtin, die Kurländerin. Mit ihr war er in den kleinen Zug getreten, der an einem Tübinger Professor und Poeten vorüberschritt, der jedem Paar seine holprigen Verse zurief. Jetzt stand der Prinz mit der Kurländerin vor ihm. Hier naht der Schönheit sanfte Jugend. An ihrer Seite Heldentugend. Karl Alexander, dem jeder Kampf ein Spiel, seid uns gegrüßt, deutscher Achill! Es fiel Karl Alexander auf, dass alle Gäste ihr Sprüchlein abbekamen, nur einer nicht. Es war ein jüngerer Herr, sehr gut gewachsen. Er trug, wie ein paar andere, eine Halbmaske. Das Kostüm des florentinischen Gärtners hatte er vermutlich mit der Dame verabredet, deren riesiger, bebänderter Strohhut seiner Tracht entsprach, der Tochter des Gesandten der Generalstaaten. Er schien nicht weiter erstaunt, dass man ihn von dem Vorbeizug der Paare an dem Reimschmied ausschloss. Er nahm diese offensichtliche Missachtung in guter Haltung hin, lehnte bescheiden an einem Fenster, sah zu. Der Prinz wurde neugierig. Neufer? Wer ist dieser Herr dort am Fenster? Der Jud, der Frankfurter Faktor, Josef Süß-Oppenheim. Ach, der in meinem Gasthof wohnt? Der euch das Kostüm geliehen hat. Der mit dem Dukade. Sieh einer an. Der Prinz hat getrunken, ist gut aufgelegt. Man könnte dem Juden eigentlich ein paar Worte sagen. Er lehnt da, bescheiden, allein. Vielleicht wird man ihn aufziehen, seinen Spaß mit ihm haben. Der Prinz geht auf Süß zu. Viele Blicke folgen ihm. Weiß er, Jud, dass ich ihn fast geprügelt hätte? Mit seinem Dukade? Süß ist nicht verlegen. Er nimmt sogleich die Maske ab, neigt sich, lächelt, schaut dem Prinzen von unten her mit einer gewissen schmeichlerischen Frechheit ins Gesicht. Da wäre man nicht in schlechter Kompanie. Wenn ich recht weiß, hat auch der Großvezier des Padischah von eurer Hoheit Prügel gekriegt und der Marschall von Frankreich. Er weiß seine Worte zu setzen, als hätte er es in Versailles. Er war auch in Versailles, Hoheit. Die Florentinerin hatte sich eifrig herzugedrängt. Ja, ich kenne den Marschall, der die Prügel gekriegt hat. Er spricht mit größtem Respekt von eurer Hoheit. Ich kenne auch Freunde eurer Hoheit, den erhabenen Prinzen von Savoyen. Ach, er gehört zu den Wiener Oppenheimers. Ach, nur ein Vetter dritten Grades. Aber die Wiener mag ich nicht. Sie haben nicht den rechten Sinn für die großen Herren. Sie denken nur an ihre Ziffern. Gefällt mir, Jud. Und der Prinz schlug ihm die Achsel und nickte ihm zu, ehe er einen Kopf größer als die meisten wieder auf den Ring der Gäste zutrat, die ihn umstanden. Später saß er am Spieltisch, Gewinn und Verlust lauter kommentierend, als es Sitte war. Die Bank hielt der junge Lord Suffolk, steif, zeremoniös, schweigsam, mit sparsamen Gesten. Der Prinz gewann, ringsum verlor man. Schließlich hielt er allein dem Engländer wieder Part, heiß mit etwas benommenem Kopf. Verlor plötzlich in wenigen Schlägen alles, was er hatte. Lachte, zu sich gekommen, ein wenig unfrei, ringsum ein Kreis gespannter Zuschauer. Der Engländer dachte nicht daran, Kredit anzubieten. Der Prinz blickte verlegen, wartete. Da übernahm Süß mit unauffälliger Geste, was der Engländer unterlassen hatte. Der Prinz nahm an, gewann. Bevor er ging, verabschiedete er sich von Süß. Ich hab dem Neufer Auftrag gegeben, ihn beim Levé vorzulassen. Süß stand verneigt, hochatmend, küsste die Hand des Prinzen. Karl Alexander behandelte Süß vertraulicher. als sonst große Herren. Und Süß nahm die Vertraulichkeiten des Feldmarschalls als Geschenk hin und ließ sich seine Ausbrüche nicht verdrießen. Hatte ihm der Prinz, nachdem er ihn für Mittag bestellt, durch Neufer sagen lassen, heute stehe ihm der Humor nicht nach hebräischem Gestank, so erschien er des Abends dennoch mit der gleichen, lächelnd beflissenen Dienstwilligkeit. Nie hatte ihn ein Mensch so gefesselt wie Karl Alexander. Er studierte jede kleinste Geste von ihm mit stiller Aufmerksamkeit. Seine Vertraulichkeiten beglückten ihn, seine Brutalitäten imponierten ihm. Aber was ihn zu dem Prinzen trieb, das konnte Süß sich selber nicht erklären. Er imponiert mir, ja. Aber es imponieren mir auch andere. Und seine Selbstverständlichkeit, die Sicherheit, mit der er sich gibt, sie ist keinen Kredit wert. Und ich habe ihm schon viel Geld gedient, dem unsicheren Kunden. Verstehe ich selbst nicht. Es war ein anderes, tieferes, das ihn zu diesem Prinzen trieb. Süß war kein Spieler, aber es war gewiss, Glück war eine Eigenschaft. Wer jenes heimliche Wissen nicht besaß, jene Gabe auf Augenblicke zu wissen, untrüglich, unumstößlich, dies oder jenes Unternehmen, dieser Würfel, dieser Mensch bringt Glück, der mochte von den Geschäften die Hand lassen, auf jeden Aufstieg im Leben verzichten. Mag dieses Schiff jetzt noch abgetakelt aussehen, dürftig. Mag Isaak Landauer der kluge Finanzmann die Nase rümpfen. Dies ist mein Schiff. Und ich werde mich ihm anvertrauen. Ohne Bedingung. Mit allem, was ich bin und was ich habe. Keinen Morgen fehlte Süß beim Lever. Einmal, Neufer ließ ihn ohne weiteres zu, kuschte sich erschreckt ein Mädchen unter die Decke. Der Feldmarschall, während der Braunschwarze ihn mit Kübeln Wassers übergoss, prustete lachend, sie solle sich vor dem Beschnittenen nicht genieren. Und verlegen und beglückt tauchte in den Kissen die junge Aufwärterin auf, mit der auch Süß geschlafen hatte. Süß wurde ins Vertrauen gezogen. Und alles, was der Prinz tat und ließ, diente dazu, den Juden fester an sich zu binden. Mittlerweile kam Niklas Pfäffle zurück und meldete, Rabbi Gabriel werde kommen. Die Gräfin war fort. Für seine Geschäfte brauchte Süß den Kabbalisten nicht mehr. Die Verbindung mit der Gräfin, die Beteiligung an der Aktion Isaak Landauers war hergestellt. Süß, der glückliche Mensch des Augenblicks, vergaß den Anlass, aus dem er den Rabbi berufen, wusste nur mehr, dass er ihm keinen anderen Anlass genannt, als den dringenden Wunsch, in sein Auge zu sehen, von seinen Lippen zu hören. Er kam sich edel vor und hochherzig, dass er es wagte, an das Verkapselte zu rühren und hatte in sich jedes Erinnern weggewischt, das er nach dem Unheimlichen, Unbehaglichen aus sehr anderen Gründen geschickt hatte. Aber wie Rabbi Gabriel vor ihm stand, war seine schöne, elegant federnde Sicherheit jäh und unerklärbar weg. Das scheue, dumpfe Gefühl war über ihm, das unentrinnbar wie die Luft, die man atmete, überall lag, wo Rabbi Gabriel erschien. Du hast mich wegen des Mädchens geschickt. Der andere wollte erwidern, heftig, sich wehren. Er hatte mehrere flinke, schöne Sätze vorbereitet. Aber die endlose, hoffnungslose Traurigkeit, die von den trübgrauen Augen ausging, lähmte ihn, wand sich um ihn wie Schnüre. Oder ist es nicht wegen des Mädchens? Ja, gewiss. Du kannst doch sonst so sicher und überzeugend sprechen. Du hast versprochen, das Kind zu dir zu nehmen. Rede. Ja, ich habe versprochen, das Kind zu mir zu nehmen. Es ist aber nicht gut, wenn ich es jetzt tue. Nicht für mich und nicht für das Kind. Ich habe so 1000 Geschäfte, bin so gehetzt. Hin und her getrieben. Und wenn auch ich mich interessiere für Bildung, Geistiges, das Weltmännische kommt für das Mädchen doch weniger in Frage als eben Dinge, die Dinge, die du als ihr Oheim besser verstehst als ich. Rabbi Gabriel nahm sich nicht die Mühe, auf die Einwürfe zu erwidern. Er schaute ihn nur an. Und während des noch andauernden Schweigens sprang plötzlich schmerzhaft das Verkapselte auf. Und das Ja lag bloß jenes seltsame, unbegreifliche Stück Leben. Das Ja, in der kleinen holländischen Stadt, das süß geflissentlich und doch mit einem geheimen Stolz etwas Störendes und höchst Unpassendes vor sich und aller Welt versteckte. Er sah das weiße, verschlossene Antlitz der Frau, voll Hingabe und doch so unsagbar fremd. Er sah die rührenden, gelösten Glieder, er sah die Tote, die verlöscht war, wie sie aufgeglommen, kaum die neue Kerze gezündet. Das Kind ist jetzt 14 Jahre. Er sah das Kind, sich selber in einer seligen und gleichzeitig so entsetzlich drückenden Ratlosigkeit. Er sah den Oheim, den unbehaglichen, unheimlichen, der je da war, wie selbstverständlich und wie selbstverständlich wieder mit dem Kind ins Dunkle zurücktauchte. Sehr selten nur, in einem Zwischenraum von Jahren wieder am Tag. 14 ist es. Es macht sich seinen Vater aus meinem Wort. Es ist nicht gut, wenn dann die Wirklichkeit und mein Wort so auseinanderklafft. Ich bin wie der Heidenprophet Biljam. Ich sollte fluchen, wenn ich hier von dir spreche. Und ich muss segnen. Ich werde sie also ins Land bringen. Süß erschrak strudelnd tief. Da sitzt dieser Mann vor mir, ganz gleichmütig, und sagt mir einfach, ich werfe dein Leben um. Ich setze mitten in dein Leben voll Glanz und Frauen und Wirbel das Kind, die Tochter, Naemi. Ich hebe dein Leben aus den Angeln. Ich reiße die Kapsel auf. Ich reiße dein Herz aus den Angeln. Ich bleibe noch hier, dich aus der Nähe zu beschauen. Wenn ich sie bringe, wohin, wie, das sage ich dir noch. Als Rabbi Gabriel gegangen war, saß Süß in Wut und Wirrsal. Bei dem Prälaten von Hirsau, Philipp Heinrich Weißensee, Konsistorialrat und Mitglied des engeren parlamentarischen Ausschusses, war ein Gast eingekehrt, der Geheimrat Fichtel vom Hof des Würzburger Fürstbischofs. Die beiden Herren waren seit Jahren befreundet, der schlanke weltmännische Protestant und der unscheinbare Diplomat des Fürstbischofs mit dem kleinen, klugen Gesicht. Beide passionierte Puppenspieler, undurchsichtig für ihre Umgebung, schlossen sie sich gegenseitig die Mechanik ihrer Künste auf, freuten sich kennerisch an dem feinen Getriebe der zahllosen Fädchen württembergisch-protestantischer Parlamentspolitik und höfischer katholischer Diplomatie. Der Jesuitenschüler wie der protestantische Prälat liebten die Politik um ihrer selbst willen. Wenig lag ihnen am Ziel, viel an seiner kunstgerechten Verfolgung. Im Herzogtum schätzte man Weißensee, aber er war den meisten unbehaglich. Seine gelassene Liebenswürdigkeit und die leicht skeptische Überlegenheit seiner weitschichtigen Bildung legten eine feine Wand von Fremdheit und Undurchdringlichkeit zwischen ihn und die zahllosen Bekannten, die seine großen behaglichen Räume füllten. Er war ein ausgezeichneter Mathematiker, war eng befreundet mit den beiden besten Theologen des westlichen Deutschlands, dem stillen, ernsthaften, wahrhaft frommen Johann Albrecht Bengel und dem geraden, festen Georg Bernhard Bilfinger. Seine kritische Ausgabe des Neuen Testaments, bis jetzt freilich nur zum kleineren Teil erschienen, war weit über Württemberg hinaus berühmt. Sein Wort mit ausschlaggebend im landschaftlichen Ausschuss. Aber es fehlte seiner mannigfachen Beschäftigung die Wärme. Es gab nichts, das ihm über die Nerven hinaus ins Herz drang. In den weiten Räumen mit den mächtigen weißen Vorhängen ging groß und schlicht seine Tochter Magdalene Sibylle herum, 19-jährig, bräunliches, männlich, kühnes Gesicht, weite, blaue, erfüllte Augen, sehr merkwürdig und verwirrend unter dem dunklen Haar. Die Mutter war früh gestorben. Zu der immer gleichbleibenden lauen Freundlichkeit des Vaters fand sie keinen Weg. Der Würzburger Geheimrat war ihr in tiefer Seele zuwider, und sie grämte sich ab, den Vater in dieser weltlichen, heidnischen Gesellschaft zu sehen. Der Katholik hatte von dem neumodischen Zeugs mitgebracht, das die Kannibalen erfunden haben, Kaffee hieß es, und von dem musste man ihm einen schwarzen, stark riechenden Saft bereiten. Magdalene Sibylle schaute mit scheuen, angewiderten Augen, wie auch der Vater von dem Teufelstrank genoss, und betete mit aller Inbrunst, Gott möge ihn nicht daran vergiften lassen. Da saßen nun die beiden Männer bei solchem Trank oder beim Wein und sprachen endlos über die eitlen Dinge des Reiches und ganz verruchten Kirchen Babylons, Politik und Geld und Verfassung und Titel und Militär und Prozesse, statt von dem Gesicht Gottes und seiner Herrlichkeit, wie es Dienern Christi ziemte. Der Geheimrat kam natürlich auch auf den Prinzen Karl Alexander zu sprechen, der jüngst beim Fürstbischof zu Gast gewesen. Weißensee kannte den Prinzen auch. Ein charmanter Herr, mit einem Ruf von der unteren Donau bis in den Neckar. Ein hervorragender Mann, ein edles Blatt am Zedernbaum Württembergs. Er hat eine Eingabe an die Landschaft gemacht, wie ich höre, um Erhöhung seiner Apanage. Ja, habe ich gelesen, ja. Finanzielle Schwierigkeiten. Übrigens scheint mir recht zweifelhaft, dass der Prinz selber der Verfasser dieses Schriftstücks ist. Mir scheint immer... Naja, ich sehe an Ihrem Lächeln, dass ich mich nicht getäuscht habe, als ich an gewissen Wendungen die Manier meines verehrten Freundes mir gegenüber sitzend erkannte. Nicht wahr? Der Prinz ist in erster Hinsicht Soldat. Ja, gewiss, das verstehe ich wohl. Also wie die Dinge liegen, nicht wahr? Ich will da nichts Bestimmtes sagen, nichts vorwegnehmen, aber es wäre schon erwägenswert, dem verdienten Prinzen die kleine Summe zu gewähren. Das würde den Bischof gewiss sehr freuen, menschlich gesehen. Der Bischof ist dem Prinzen sehr befreundet. Aber verstehen Sie mich recht, verehrter Freund, der bischöfliche Stuhl als solcher hat natürlich überhaupt kein Interesse daran, ob die Landschaft dem Prinzen hilft oder nicht. Die bischöflichen Kassen sind wohl gefüllt. Wenn seine Eminenz den württembergischen Herren den Vorrang gelassen hat, dem Prinzen aus der Not zu helfen, so würde ich das höchstens als eine höfliche Geste werten und sonst nichts. Gut, der Kaffee. Trinken Sie, verehrter Freund, lassen Sie die Köstlichkeit nicht erkalten. Also, wenn ich Sie recht verstehe, lieber, liegt dem Bischof wirklich nichts daran, ob wir das Geld geben oder nicht? Also, wenn ich im Ausschuss säße, ich würde dagegen stimmen. Sie würden... Jetzt, nach dem Zusammenbruch der Grävenitz, gerade jetzt, keine Konzession an das fürstliche Haus. Und die beiden Diplomaten lächelten sich zu, höflich, verständnisvoll, einander sehr gewogen, mit dünnen, feinen Lippen. Als das Gesuch des Prinzen im landschaftlichen Ausschuss zur Sprache kam, war man geneigt, es zu bewilligen. Nach dem Sturz der Gräfin waren die 11 gemütlichen Humors, gebelustig. Das Referat hatte der plumpe, polternde Bürgermeister von Brackenheim, Johann Friedrich Jäger. Ein großer Herr, unser Prinz. Er hat die württembergische Gloire über den Erdball getragen, Respekt verbreitet vor schwäbischer Courage und Maulschellen bei Mohren, Türken und sonstigen Heiden. Auch hat ja der Herzog endlich das Saumensch, das Pockennarbige, abgeschafft. So können wir uns also nobel zeigen und getrost ein paar tausend Gulden spendieren. Ja, das ist recht und billig. Wer seine Pflicht tut für das Reich und eintritt für die Ordnung, den soll das Reich auch belohnen. Ja, also, bewilligt dem das Geld. Bitte, meine Herren Kollegen, wenn ich mir zu bemerken erlauben darf, die Großmut und die noble Manier, mit der hier die Befürwortung laut wurde, ist nicht hoch genug zu schätzen. Nur, es ist die Frage, ob es praktisch, ob es sinnvoll ist, gerade jetzt den Herzoglichen entgegenzukommen. Die Gräfin... Der Herzog hat doch Schluss gemacht mit der Gräfin. Ja, gewiss. Das war ja nur seine Pflicht und Schuldigkeit. Ne? Aber sollen wir ihm das durch dies besondere Entgegenkommen danken? Ich meine, wenn man so etwas tut... Und das gebe ich ausdrücklich zu bedenken. Wenn man so etwas tut, so stempelt man dadurch die Selbstverständlichkeit gewissermaßen zur Gnade und sanktioniert auf solche Art hinterher die Halsstarrigkeit, die der Herzog doch die 30 Jahre hindurch bewiesen hat. Und deshalb stimme ich dafür. Das Gesuch Karl Alexanders abzulehnen. Ablehnen? Einen Mann, der bei uns für Ruhe und Ordnung sorgt, das finde ich höchst undankbar. Bitte, meine Ablehnung ist keine Gehässigkeit gegen den sympathischen Prinzen. Tja, von so her betrachtet, da müssen wir die Sache freilich reiflich erwägen. Ja, richtig. Ja, richtig, 30 Jahre hat er nicht auf uns gehört. Ja, also, noch geben wir keinen Schritt nach. Die Mitglieder des Ausschusses wiegten die schwerfälligen Schädel, schwankten, waren schon überzeugt. Weißensee hatte sie gepackt, wo sie am schwächsten waren. Ja, das war es. Dem Herzog zeigen, dass ihre Privilegien nicht nur auf dem Papier standen. Sie brauchten sie jetzt. Das Gesuch des Prinzen Karl Alexander, kaiserlichen Feldmarschalls Hoheit, wurde abgelehnt. Man wird es dem Prinzen mitteilen. Dem Prinzen kam nachgerade eine leise Ungeduld an, wie er da so endlos auf das Geld von der Landschaft wartete, und er begann sich zu langweilen. Er hatte von einem seltsamen Badegast gehört, der oft mit seinem Leibjuden Süß zusammenstecke, ein Kabbalist, und der Prinz verlangte von Süß, er solle ihm den sonderbaren Magus bringen. Süß wand sich und drehte sich. Er wusste, Rabbi Gabriel würde sich zu solcher Schaustellung nie hergeben, höchstens wenn es sich zufällig ergäbe, dass der Rabbi etwa sich bei Süß aufhalte oder so, dann könnte es zu einer Begegnung kommen. Rabbi Gabriel hielt sich in Wildbad still zurückgezogen. Dennoch stand Geraun auf, wo er ging, das Gerede vom ewigen Juden. Dreimal durchforschten die Behörden die Papiere des gleichmütig mürrischen Herrn. Sie waren in Ordnung. Er war legalisiert von den Generalstaaten als Minherr Gabriel Oppenheimer van Straten. Er hatte den großen Pass, der alle Behörden ersuchte, ihm jeden Vorschub zu tun. Der Rabbi hatte einen Entschluss gefasst und begab sich zu Süß, ihn sein Vorhaben wissen zu lassen. Ich werde also das Mädchen ins Schwäbische bringen. In der Nähe von Hirsau habe ich ein kleines Landhaus gefunden, ganz abgelegen. Lass das Haus kaufen. Es ist mitten im Wald, weit ab von den Menschen. Nichts Schlechtes kann dort an sie hin. Er sah das Gesicht des Süß. Er sah Fleisch und Knochen und Blut und kein Licht. Und er war zornig auf jene tiefe und heimliche Bindung, die ihn gerade an diesen Menschen zwang. Zu immer weiteren Niederlagen. Oh, wie viele Ströme müssen kreisen, bis aus diesem Stein Leben springt. Lass also das Landhaus kaufen. Wie er gehen wollte, ward die Tür aufgerissen und an Dienern in Haltung vorbei kam der Prinz ins Zimmer, leicht hinkend, lärmend. Ah, er hat Besuch, Süß. Er warf sich in einen Sessel. Peinlich, verlegenes Schweigen. Dies ist seine Hoheit, Oheim, der Prinz von Württemberg, mein erhabener Gönner. Ah, er ist wohl der geheimnisvolle Fremde, von dem ihr alles schwatzt. Er ist Alchemist? Kein Goldmacher, was? Nein, ich kann kein Gold machen. Dem Prinzen schien es, als wiche langsam die Luft aus dem Zimmer. So dumpf war ihm. Ich habe viel Interesse für alchemistische Experimente. Ich bin kein Goldmacher. Wieder das Schweigen, das trist, rinnend, lähmend das Zimmer füllte. Plötzlich, mit einer jähen Bewegung, als wollte er fesseln, mit Gewalt zerhauen, riss der Prinz die linke Hand hoch, dem Kabbalisten vors Auge. Sagt mir, was ihr drinnen lest. Sagt es. Na? Er drängte dem Rabbi die Handfläche vors Gesicht. Es war eine merkwürdige Hand. während ihr Rücken schmal, lang, behaart, knochig schien, war ihr Inneres fleischig, fett, kurz. Rabbi Gabriel hatte einen Blick auf die Hand nicht vermeiden können, eine wilde, erschreckte Bewegung kaum unterdrückend, wich er einen halben Schritt zurück. Beklommenheit, grauer noch, enger, drückender, nebelte herab. Sprech doch. Ich bitte euch, erlasst es mir. Wenn ihr mir Schlechtes zu prophezei habt, glaubt ihr, ich falle in Freisen wie eine blutarme Jungfrau? Ich bitte euch, erlasst es mir. Der Rabbi hob nicht die Stimme, aber seine Augen schauten, vereiste Sehen auf den Prinzen, dass er einen Augenblick kein Wort fand. Scharf, tief, kurz, zackten die drei Furchen in die breite Stirn wie ein fremder, unheimlicher Buchstab. Aber da sah der Prinz den Süß, der gespannt und verängstigt zurückgewichen war. Und er bäumte hoch, dass er so lächerlich und klein vor dem Alten stehe und ihm nochmals die Hand starr vor die Augen drängte. Rede! Und der mürrische Alltagston Rabbi Gabriels fiel unheimlicher in die Erregung des Prinzen, als alle großen Gästen und magisches Gewese es hätten tun können. Ich sehe ein erstes und ein zweites. Das erste sage ich euch nicht. Das zweite ist ein Fürstenhut. Miltonär, ihr gebt's dick, Herr Markus. Ganz Gold und Purpur. Nicht so oben hin, wie sonst ein Chiromant und Astrologus. Großer Glanz und Gloire oder so. Sondern rund und nett und klar. Ein Fürstenhut. Donner. Da kann sich mein Vetter freuen. Rabbi Gabriel erwiderte nicht. Dann blickte er zu Süß. Ich reise heute Abend. Es bleibt bei dem, was ich dir sagte. Er neigte sich vor dem Prinzen und ging. Er ist nicht sehr höflich, sein Oheim. Hoheit, Sie müssen ihn entschuldigen. Er ist ein Sonderling. Was er zu sagen hatte, war umso erfreulicher. Ja. Aber... Der Prinz schaute vor sich hin und zeichnete mit dem Degen Linien des Fußbodens nach. Er hat so seine Kauzgedanken. Was er für wichtig hält und für ein großes Malheur, darüber lacht unser einer, der das Leben anschaut, wie es wirklich ist. Ein Fürstenhut ist etwas Reales. Das Unheil, von dem er nichts verraten wollte, ist sicher Geträume für unser einen und überhirnisch Zeug. Der Fürstenhut. Sein Oheim sieht bedenklich weit. Muss der Tod noch groß reine waschen, ehe dass ich an der Reihe bin. Vorläufig lebt mein Vetter noch. Und dann sein erwachsener Sohn. Denke nicht daran, um die Ecke zu gehen. Hat vielmehr mit seiner Frau Herzogin Friede geschlossen, dass er ihr noch mehr lebendige Kinder macht. Gut. Will er mir eine Hypothek geben auf den württembergischen Thron? Ich stehe eurer Hoheit zur Verfügung mit allem, was ich habe. Mit allem, was ich habe. Genug der Spaß. Die kleine Kosel hat mich um türkische Schuhe gebeten, mit kleine blaue Stäule. Schaffe sie mir, gut. Und das Beste. Aber dass er mir nicht mehr bescheißt als um 3 Dukaten. Rabbi Gabriel verließ Wildbad mit der gewöhnlichen Post, die kaum aus dem Ort einer prunkhaften Reisegesellschaft begegnete. Es war der Fürst Anselm Franz von Thurn und Taxis, der Regensburger. Mit Glanz und großer Suite bezog er das Waldschlösschen Eremitage, das er gemietet hatte. Der Fürst, ein feiner älterer Herr, der Schädel lang, sehr aristokratisch, an den Kopf eines Windhundes gemahnend, Witwer, war begleitet von seiner einzigen Tochter Marie Auguste. Die Prinzessin über Deutschland hinaus um ihre Schönheit gefeiert, auf zahllosen Bildern, Pastellen Bewunderer lockend, saß neben ihrem Vater mit der gewohnten Teilnahmslosigkeit der schönen Frau, die weiß, dass viele Augen jeder ihrer Bewegungen folgen. Unter ihrem strahlend schwarzen Haar äugte klein, ziervoll, eidechsenhaft ihr Gesicht, von der matten Farbe alten, edlen Marmors, spitz zulaufend, langäugig, klare, leichte Stirn, feine, gegliederte Nase, klein, geschwellt, spöttisch der Mund. Ihr Vater hatte ihr in seiner gewohnt sachlichen Art Andeutungen gemacht, sie werde in Wildbad, wie er hoffe, wichtige und angenehme Entscheidungen zu treffen haben. Dennoch verlief der erste Abend, an dem die Prinzessin Marie Auguste in Gesellschaft erschien, ohne besondere Ereignisse. Nicht für süß Oppenheimer. Wenn er sich unbemerkt glaubte, folgten seine großen braunen Augen zu der Prinzessin in hemmungsloser Bewunderung, so dass Marie Auguste den stattlichen, eleganten Herrn mit ungenierter Neugier auf- und absah. Der sonst Gipfel solcher Feste war und auf den man die Spannung der Prinzessin gelenkt hatte, Karl Alexander, Prinz von Württemberg, kaiserlicher Feldmarschall, Held von Belgrad, Peter Wardein und sonst wieder Schlachten, blieb, wider Erwarten, dem Abend fern. Er saß in seinem Zimmer beim Sternwirt, allein, auf dem Tisch eine einzige Kerze. Er saß im Schlafrock, den verwundeten, gichtischen Fuß, der heute besonders schmerzte, mit Tüchern umwickelt. Er saß vor Flaschen und Karaffen. Aus dem Dunkel tauchte zuweilen Neufer der Kammerdiener, das Glas aufzuschenken, und im Schatten hockte der Schwarzbraune. Der Prinz saß, soff und fluchte. Die Flüche aller Sprachen, allen Unflat des Feldlagers, fluchte er gegen die Landschaft. Am Nachmittag, mit der langsamen, gewöhnlichen Briefpost, hatte er ein Schreiben des Parlamentarischen Ausschusses erhalten, das nackt und ohne Umschweife sein Gesuch um ein Darlehen ablehnte. Oh, dieser alte Jud hat mir die Krone geweissagt. Dieser Scharlatan. Eine nette Krone. Da schreit das Volk hoch, wenn ich mich auf der Gast zeige. Mein Bild hängt in alle Stube. Und jetzt schicke mir diese ausgefressene Rotzbube, diese Kanaille vom Parlament einen solchen Dreck und Geschmier. Ach! Weg mit den Feldern, Neufer! Er lärmte so grausam und lästerlich, dass der vom Fest heimkehrende Süß tief erschreckte. Als Süß am folgenden Tag bei ihm erschien, um ihm von dem Fest zu berichten, ließ er ihn mit Kübeln Wassers überschütten und fluchte, noch immer empört über die Ablehnung. Schaut gut aus, meine Krone! Am gleichen Tag traf der würzburgische Geheimrat Fichtel ein. Der unscheinbare Mann mit dem kleinen, klugen Gesicht suchte noch am Nachmittag den Prinzen auf. Wir vermuteten eine Ablehnung, aber die Insolenz der Landschaft ist empörend. Der Fürstbischof ist tief ergrimmt und voll Verachtung für solch erbärmliche, freche Knauserei, die diese dummdreiste Populatze einem so großen und hochgerühmten Feldherrn wie Ihnen, Prinz, zu Schimpf getan hat. Ja, wie recht der Fürstbischof hat, empört zu sein wie ich. Als der Fürstbischof die Nachricht erfuhr, erwog er natürlich gleich, wie er Ihnen helfen könnte. Hm. Mit Darlehen, solchen Hilfen. Verstehen Sie mich recht, mein Prinz, das ist ja wirklich keine dauerhafte Sache, die Ihrem Stand gemäß wäre. Viel eher, und da pflichte ich dem Fürstbischof bei, viel besser, wenn es sich ergeben würde, dass Sie, mein Prinz, durch eine Ehe, durch eine schöne Frau, wie es die Prinzessin von Thurn und Taxis ohne Frage ist, das Beispiel drängt sich auf, weil sie gerade hier in Wildbad weilt. Ich meine, die Tochter des Fürsten ist nicht nur schön, sondern bietet Ihnen, mein Prinz, wenn sich die Verbindung mit ihr ergebe, endlich die Gewissheit, ein Leben ihrem Stand und Ruhm gemäß zu führen. Marie Auguste von Thun und Taxis ist die schönste Prinzessin im Römischen Reich und immens begütert. Und diese insolente und rebellantische Landschaft würde sich gelb ärgern, erführe sie, dass sie katholisch werden. Der Geheimrat Fichtel trank behaglich seinen Kaffee zu Ende und ging. Karl Alexander allein fuhr sich durch das starke blonde Haar. Füchse, diese Füchse, wollet mich katholisch haben. Kotz, Donner, ein exzellenter Spaß. Warum auch nicht? Die meisten Offiziere sind katholisch. Für einen Soldaten ist das Katholische zudem mit seinem Weihrauch und heilige Bilder und Skapuliere eigentlich das Passendere. Und wenn ich denen in Würzburg und Wien einen Gefallen damit tun kann, so besser. Als wenig später Süß zu ihm kam, lachte er und war in bester Laune. Ich hab jemand, der gibt mir Geld ohne einen Heller Zins. Wie? Sie wählen sich einen anderen Geldmann? Nein. Fürs Erste brauche ich dich mehr als je. Ich will noch wenigstens 2 Wochen bleiben. Aber ich möchte raus hier aus dem Loch von Gasthof. Miet er mir die Villa Maubijou? Installiere sie, dass man in Versailles nicht ranmäkeln kann mit Möbel und Livree. Ich ernenne ihn zu meinem Hoffaktor und Schatulla-Verwalter. Süß küsste dem Prinzen die Hand in überschwänglicher Dankbarkeit. Karl Alexander schickte den Schwarzbraunen nach dem Schlösschen Eremitage zu fragen, wann er aufwarten dürfe. Fuhr kurz darauf mit Neufer und dem Kutscher, beide bereits von Süß in neue Livree gesteckt, vor und wurde mit größter Aufmerksamkeit empfangen. Geheimrat Fichtel, der auch zugegen war, lobte den Prinzen, sprach von einem Bravourstück. Es wurde angeregt geplaudert, eisgekühlte Getränke gereicht, für den kleinen Würzburger Geheimrat Kaffee. Dem blonden Württemberger gefiel die schwarze Prinzessin ausnehmend, und während man tafelte, speiste ihn seine Fantasie mit Plänen und Träumen der Zukunft. Wenn die in dem Weide Belgrader Schloss einen Ball präsidierte, da würde sie Auge machen, Türken und Ungarn und all das wilde Volk da unten. Mit der kann man Staat machen, in Wien und überall. Und die schnitt bloß repräsentativ. Ein Rager, was fürs Bett. Solche Augen und der Mund. Und was die für Diamanten trägt. Kotz, Donner, die Jens Dick, die Regensburger. Ein Staatsweib. Wie gescheit die schwätzt, wie sie züngelt. Das wird gute Bilder geben. Du und die da wird Ewart Ludwig Auge machen. Ich brauch mir keine spielige Hure zuzulegen. Dieses Weib als meine Frau. Sie wird schöner sein als die teuerste Mätresse. Und der bessere Bettschatz. Und sie wird dir der Beutel füllen. Es waren nicht alles edle Gedanken, die der Prinz und Held da bewegte. Er schaute die Prinzessin an mit dem geilen, einschätzenden, gewalttätigen Blick des Soldaten, der eine Frau ohne große Umstände aufs Bett zu werfen pflegt. Und die Prinzessin tauchte ein in diesen Blick, mit ihrem kleinen, schwer deutbaren Lächeln. Als er ging, war Karl Alexander fest entschlossen, Katholik zu werden. Im Elferausschuss des Parlaments war man schlechter Laune. Die Schwangerschaft der Herzogin, die man im ganzen Land mit Jubel beschwatzte, erwies sich als Irrtum. Und jetzt kam noch obendrein die Meldung von des Prinzen Karl Alexander bevorstehender Vermählung mit einer Katholischen und seinen Übertritt, Rücktritt hatten es frecherweise die Jesuiten genannt, in die römische Kirche. Wollte man ehrlich sein, so musste man sich sagen, dass man an diesem höchst ärgerlichen Religionswechsel des populärsten Mannes im Herzogtum nicht ganz unschuldig war. Und der Prälat Weißensee, der die Ablehnung des Darlehens durch das Parlament so herzlich befürwortet hatte, sah natürlich voraus, dass man ihn darob scheel anschauen werde. So kam es denn auch. Weißensee, lächelnd und beiläufig, fand, es sei nicht viel verringt. Der Übertritt hat doch für die Katholischen nur Propaganda-Wert. Den Feldmarschall aber kann man indessen nur beglückwünschen, dass er endlich aus seiner peinlichen Geldklemme heraus ist. Wird die Landschaft nicht weiter behelligen? Ja. Andere Folgen wird doch wohl niemand hier in der Versammlung ernsthaft denken. Ja. Gottes Wege, das weiß man, sind unergründlich. Ja, wenn auch das Herzogspaar Gott sei Dank noch richtig ist und der Aussicht auf Nachfahrenschaft nicht beraubt, wenn auch der Erbprinz da ist und gesund, aber nachdem Rom Politik auf so weite Sicht macht, müssen wir rechtzeitig Gegenminen legen. Ja, bitte, warum nicht? Man kann sich, man jetzt natürlich also unverbindlich und streng geheim etwa, ins Benehmen setzen mit dem Bruder des Prinzen, Friedrich Heinrich. Für alle Fälle nur akademisch mehr, meine ich. Nicht wahr? Er ist ein sanfter, frommer Herr, von ihm droht unserer evangelischen Freiheit so wenig Gefahr wie unsere ständischen. Die Schädel stierten, schwer, unbehaglich. Auch schon die entfernteste Möglichkeit eines katholischen Herzogs schien unfassbar, unerträglich, machte krank. Ein katholischer Fürst war nicht anders denkbar denn als Despot, als Tyrann. Und dieser gar, mit seinen Beziehungen zum Wiener Hof, dem Erzfeind aller Religionsfreiheit, jeder parlamentarischen Selbstständigkeit. Die schönen Freiheiten. Sie, die elf, die da saßen, rieten, tagten. Sie waren diese Freiheit. Sie waren bedroht, sie selber, sie persönlich durch den katholischen Prinzen. Man beschloss, Weißensee solle mit dem Bruder des Feldmarschalls verhandeln, mit dem sanften, protestantischen, ungefährlichen Prinzen Friedrich Heinrich. Aber ganz privatim und ganz unverbindlich und in aller Heimlichkeit. In Regensburg, im Dom, bei der Trauung Karl Alexanders, Geläut, Weihrauch, eine glänzende Versammlung. Abgesandte des Kaisers, Handschreiben des Papstes, der Fürstbischof von Würzburg, die besten Repräsentanten der kaiserlichen Armee. Unter ihnen Karl Alexanders vertrautester Freund, der General Franz Josef Remchingen, der Jesuitenzögling, rotes, wulstiges Gesicht, gewalttätig, weinselig leuchtend unter der weißen Perücke. Kein schöneres Brautpaar im Römischen Reich. Der Prinz, ragend wie eine Zeder, und die Prinzessin, weichfedernden Schrittes unter der Brautkrone, einem Wunderwerk der Juwelierkunst, zu dem süß die einzelnen Teile überall aus Europa zusammengestöbert, trug sie ihr junges, schwer deutbares Lächeln in den Dom. Höchst unbefangen war sie und eher geneigt, in all der Feierlichkeit und Gravität überall einen Rest von Komik zu erspähen. Mit der lässigen Neugier ihrer fließenden Augen musterte sie die Gäste. Und während der Bischof sie feierte, dass sie den großen Türkensieger, den Löwen in der Schlacht, den christkatholischen Glauben zurückgewonnen habe, dachte sie an die illustren Gäste. Der Geheimrat Fichtel freut sich während des ganzen Banketts bestimmt nur auf seinen Kaffee. Und der Jude, da steht er ganz feierlich im katholischen Dom. Übrigens ganz nett. Ganz wie ein Mensch. Gar kein Werwolf oder wie sie immer sagen. Und seine Manschetten sind noch mehr à la mode als die meines Mannes. Der Jud wird jetzt sicher mit seinen großen, fliegenden Augen aus seinem weißen Gesicht meinen Nacken unter dem Brautschleier anstarren. Und es brauste die Orgel. Es flackerten feierliche Kerzen, es wölkte der Weihrauch, es leuchteten selige Knabenstimmen zum Himmel. Andern Tages noch, während Trompeten aus Silber zum Bankett riefen, bestiegen die Neuvermählten die Yacht, ein Geschenk des Fürsten. Sie reisten mit großem Hofstaat, Jägern, Dienern, Heiducken, Zofen. Am Kiel hockte, die Beine gekreuzt, Ottmar, der Schwarzbraune. Starrte aus uralten, grundlosen Tieraugen die Donau hinunter. Am Ufer standen der Fürst, der Würzburger Bischof, der Geheimrat Fichtel, weiter rückwärts zwischen ihnen und der Dienerschaft Josef Süß. Maria Auguste stand in einem hellen, heiteren Reisekleid, beschattete die Augen, schaute auf den weichenden Hafen. Die Reise nach Belgrad hatte begonnen. Das Letzte, was Maria Auguste sah, war das schlaue, zufriedene Antlitz des Jesuiten und elegant, und in einer Haltung hemmungsloser Ergebenheit der Jude. Karl Alexander stand neben ihr, hielt ihren Arm. Ich hätte nie geglaubt, dass jemand so elegant sein könnte. Und dabei so demütig wie dein guter Jud. Der gute Jud. Städt und Dörfer könnte man sich kaufen um das, was der uns beschissen hat. Ja, aber wieso? Ah, es ist ein gutes Recht. Dafür ist ein Jud. Aber er ist sehr verwendbar. Er schafft alles. Wählen, Dörfer, Menschen, sogar Alchemie und Schwarze. Lachend erzählte er ihr die Geschichte von Rabbi Gabriel. Da hat er mich schäbschisse, der gute Jud. Die Krone. Da sind noch zwei dazwischen. Der Herr Prinz ist pudelgesund. Auf der Jagd war er, wie er mir seinen Gratulationsbrief schrieb. Und der Herzog? Ob der Herzog ihm noch so sauer ist, wenn der Teufel will, dann kann sie doch Kinder kriegen wie Kandigl. Und er lachte schallend und tätschelte ihre Hand, während das Schiff in leichtem Wind zwischen heiteren Ufern die blaugrünen Wellen hinunterglitt. Noch bevor sie an der serbischen Grenze waren, erreichte sie eine Stafette des Süß. Er hat es wichtig, dein Jud. Was hat er denn so eilig zu verkaufen? Karl Alexander riss die Depesche auf, las. Der Erbprinz ist unvermutet, während der Stuttgarter Hof einen Ball hielt, gestorben. Das Blut schoss ihm zu Kopf. Er hörte eine knarrende, misslaunige Stimme, sah durch sein tanzendes Blut über trübgrauen, steintraurigen Augen drei kurze, tiefe Furchen, drohend, unheimlich, wie ein fremder, verschlossener Buchstab. Und es spannen sich Fäden von allen Seiten, Hände langten, Augen gierten, von allen Seiten wob sich Gespinst über das Land. In Belgrad der Feldmarschall Karl Alexander und Remchingen sein Freund und General wogen große Pläne. Auf mächtigem Katafalk lag er nun, Eberhard Ludwig, von Gottes Gnaden, Herzog von Württemberg und Teck, der römischen kaiserlichen Majestät, des heiligen römischen Reiches und des löblichen schwäbischen Kreises Generalfeldmarschall, auch Oberster über drei Regimenter zu Ross und zu Fuß. Das Gesicht bläulich-gelb vom Stickfluss, in großer Uniform mit vielen Orden, viel Lichter um ihn, zu Häupten und zu Füßen auf Totenwacht, zwei Leutnants. Und die Bürger, wie die Herolde den Tod des Herzogs verkündeten, nahmen die Hüte ab, waren ergriffen. Jetzt, wo der Herzog tot war, sahen sie nur mehr seine Stattlichkeit, Leutseligkeit, soldatische Tugend, Pracht, Eleganz und waren geneigt, alles Elend seiner Regierung allein und ausschließlich der Gräfin und ihrer Hexerei zuzuschreiben. Fluch, Verdammnis und Pestilenz über diese Hure, die Bockenmarkt. Nicht unser gutmütiger Herzog, Gott hab ihm selig, hat das alte Fisch begründete Ansehen Württembergs in Deutschland erschüttert. Bloß dieses Sonnensch, das das Land erpresst hat, wo es nur konnte. Und immer tiefer in den Kot sank das Bild der Gräfin. Und immer leuchtender stieg der Herzog. Und die Weiber wischten die Augen. Es liefen, fuhren, ritten die Kuriere. Einer nach Frankfurt, zu Isaac Landauer. Einer nach Berlin, zu der Gräfin. Einer nach Würzburg, zu dem Fürstbischof. Und einer nach Belgrad. Da atmete der Prinz Karl Alexander hoch auf. Herzog. Herzog jetzt. Und er sah seine Hände drehen an den Speichen der Welt. Über dem Allem aber und gleichzeitig sah er trübgraue Augen, erschienen ihm Worte schwer lastend. Ich sehe ein erstes und ein zweites. Das erste sage ich euch nicht. Und er betrachtete nachdenklich seine Hand. Eine merkwürdige Hand. Ihr Inneres war fleischig fett, kurz, während ihr Rücken schmal, lang, behaart, knochig erschien. Vor dem Spiegel aber stand Maria Auguste und war nackt und lächelte. Mit langen Augen unter der klaren, leichten Stirn beschaute sie ihren Leib, der weich war und schlank und von der Farbe alten, echten Marmors. Sie dehnte sich wellig, der kleine, eidechsenhafte Kopf mit den sehr roten Lippen lächelte tiefer. So stand sie oft vor dem Spiegel. Heute aber blühte sie auf in der Betrachtung ihres Bildes. Sie hob, die nackte Frau mit halb hieratischer, halb obszöner Gebärde, beide Arme eckig zum Kopf, dass das schwarze Gekräusel in den Achseln sichtbar war, und feucht atmend, lächelnd, schritt sie mit biegsamen Schritten, tanzend fast, durch das Zimmer. Dann hielt sie inne. Und viele Herren werden an unserem Hofe sein. Deutsche, französische, italienische. Nicht halbwilde wie hier. Man ist ja nah an Versailles. Und viele, die mich immer so frech und auch bewundernd angeschaut haben. Wie werden sie jetzt die Herzogin beschauen? Am Rande wird wieder der Leibjude stehen, am Rande nur des Kreises. Jutzys Oppenheimer, der hemmungslos Galante. Der Prälat Weißensee, auf die Todesnachricht hin, ging in kribbelnder Erregung durch seine weiten Räume mit den weißen Vorhängen. Wie viele Probleme, Komplikationen, Konflikte. Ein katholischer Fürst in einem stockprotestantischen Land. Das ist ja noch nie dagewesene Konstellation. Und das völlig unerwartet. Das ist ja noch nie dagewesen im westlichen Deutschland. Mit dem Prinzen Heinrich Friedrich, dem Bruder des neuen Herzogs, ist ja nicht zu rechnen. Er will nicht regieren, der will im Schloss sitzen, lesen, musizieren. Nein. Mit diesem Prätendenten kann man gegen den lauten, energischen Zufahren von Karl Alexander nichts ausrichten. Eine Schwächlung dieser Prätendenten. Man in der Landschaft wird es Vorwürfe geben. Das ist zu überstehen. Es gibt viele Möglichkeiten. Und bei keiner kann man mich ausschalten. Und so ging der Prälat Weißensee ins Landschaftshaus, gefasst und auf der Hut, jedem Widersacher zu begegnen. Schon eine halbe Stunde bevor die Sitzung beginnen sollte, hatten sich die 11 Herren des engeren parlamentarischen Ausschusses zusammengefunden, und die Vorwürfe, die Weißensee zu hören fürchtete, überfielen ihn gleich, als er erschienen war. In Dreck und Not sitzen wir, das ist die Wahrheit. Dass wir aber auch den Prinzen das Darlehen abschlagen mussten, nicht zu fassen. Und dann das mit dem jüngeren Bruder sowas anzuzählen, wo jeder von vornherein wissen musste, dass mit diesem Schwächling kein Handel gelingen konnte. So ist es. Der Prinz müsste ein Heiliger sein, wenn er jetzt, wo er an der Macht ist, uns das nicht entgelten ließe. Und er ist durchaus kein Heiliger. Ein Soldat ist er und an blinde Subordination gewöhnt. In Belgrad soll er mit seinen Räten oftmals recht schimpflich umgegangen sein, soll getobt und den Räten Geschirr und Zerbrechliches an den Schädel geworfen haben. Ein Despot! Mit dem werden wir unsere Not- und Höllensabbat haben, mit diesem Leviathan. Bitte, wir haben eine Verfassung, und diese Verfassung garantiert uns unsere Freiheit und unser Recht. Das wollen wir auch gedenken, bei allen Verhandlungen, die nun folgen. Und kein Tipfelchen werden wir davon aufgeben. So ist. Wir müssen uns da ganz einig sein. Wir haben Macht genug, das Recht, das uns verbrieft ist, zu schützen vor jeder Tyrannei und schwören, vor katholischer Knechtung. Der muss schwören, unsere Rechte zu wahren. Und die Rechte der protestantischen Kirche. Von diesem Gesetz kann Rom mit all seiner schlauen Interpretierungskunst nichts wegtippen. Soll er nur um sich beißen, der Heide und wütige Tyrann. Wir pochen auf unser Recht. Wir stehen zu unserer klaren Gesetz. Auch haben wir den Tübinger Vertrag und die Religionsrepressalien. Ah, die süße Macht. Sie, die 11, sie leckten den Honigseim der Verfassung. Der Rest des Parlaments war nur dazu da, zu bestätigen, was sie beschlossen. Sie thronten über dem Land. Sie tagten hinter verschlossenen Türen. Sie spannen, handelten, schacherten unter sich und banden dem Herzog und seinen Ministern die Hände. Und sie priesen die altväterliche Vorsicht, die bissigen Herzogen solchen Maulkorb angehängt hat. Ich bitte die Herren, die Plätze einzunehmen und die Tagesordnung der heutigen Sitzung zu vernehmen. Pünktlich um 10 Uhr eröffnete Johann Heinrich Sturm, der Präsident, die Sitzung. Im ersten Punkt sollte der würdige Prälat von Hirsau, Philipp Heinrich Weißensee, über seinen Besuch beim Bruder des künftigen Herzogs, Prinz Heinrich Friedrich, berichten, den er, wie wir ja beschlossen, aufgesucht hatte. Aber ehe noch der erste Punkt der Verhandlung zur Sprache kam, erschien vor den verblüfften Herren der Regierungsrat Philipp Jakob Neufer und wies Dokumente vor. Mehr eine Formsache, Herr Präsident. Es sind Dokumente, von deren Echtheit sich zu überzeugen, ich beauftragt bin, sie zu bitten. Diesen Papieren zufolge übernimmt seine Hoheit Prinz Karl Alexander als legitimer Nachfolger des verstorbenen Herzogs Eberhard Ludwig den württembergischen Thron. Zugleich beauftragt seine Hoheit den Herrn von Forstner und mich als Räte und amtierende Minister bis zur Ankunft seiner Hoheit mit der Leitung der Staatsgeschäfte. Stumm und tief verwirrt über den plötzlichen Besuch vernahmen die elf Herren, was die Dokumente, von dem Präsidenten Sturm verstört, betrachtet und geprüft, enthielten. Was sie dann erfuhren, machte sie noch betretener. Es ist dem Herzog bekannt, dass man im Parlament gewisse Besorgnisse hegt, die Religion und die ständischen Freiheiten anlangend. Ich bin glücklich, den Herrn im Auftrag seiner Durchlaucht beruhigende Bestätigungen und Versicherungen jetzt schon überreichen zu können. Der Herzog hat noch als Prinz Gelegenheit gehabt, Fühlung zu nehmen mit einigen Mitgliedern des engeren Ausschusses über den damals möglichen, nun indes wirklich eingetretenen Fall. Und die Herren haben schon damals die abgegebenen Versicherungen für höchst wünschenswert erachtet, das nötige Vertrauen zwischen Herzog und Landschaft herzustellen, was, wie ich hoffe, auch zu ihrer Zufriedenheit gelungen ist. Die Anwesenden zeigten sich verblüfft. Wer wohl hatte den Prinzen so gut informiert? Man verdächtigte vor allem Weißensee. Inzwischen war der Bruder des Rates Neufer, jetzt ebenfalls Minister, im Kriegskommissariat vorstellig geworden, hatte dort aufgrund herzoglicher Vollmachten ein Detachement Soldaten verlangt, erhielt sie und drang sogleich, noch lag der alte Herzog nicht unter der Erde, im Ministerrat ein. Er verhaftete im Namen Karl Alexanders die Häupter der Grävenitzischen Partei und ließ die fluchend Protestierenden auf den Hohen Wiel schaffen. In Haft Friedrich Wilhelm, der Bruder der Gräfin, in Haft seine beiden Söhne, der Oberstallmeister und der Konferenzminister. Dazu der ganze subalterne Anhang, einst so hochnäsig, jetzt in enger Zelle und in Finsternis. Und kein Hahn krähte nach ihnen. Die Herolde verkündeten indes im ganzen Land und Anschläge taten es überall kund, dass Karl Alexander die Herrschaft übernommen habe. Binnen kurzem von Belgrad eintreffen wird, gegen ungetreue Beamte, so für eigenen Vorteil das Volk bedrückten, bereits hat vorgehen lassen, alle Freiheiten, insbesondere der Religion, fürsorglich schon im Vorhinein mit fürstlich wahren und treuen Worten bestätigt hat. Der neue Herr fuhr bereits die Donau hinauf, in der Yacht, die sein Schwiegervater ihm geschenkt hatte. Reglos am Kiel hockte unergründlichen Auges der Schwarzbraune. Neben der Herzogin saß massig der General Remchingen, hochrot das Weingesicht unter der weißen Perücke. Schnaufend und modisch machte er in seinem plärrenden Österreichisch der schönen Frau seinen Hof. Der Soldat strahlte. 100 verwegene, draufgängerische Pläne blühten jetzt der Reife entgegen. Es war eine der ersten Handlungen des Herzogs, dass er den Freund zum Präsidenten des Kriegsrats und Höchstkommandierenden in Württemberg ernannte. Glänzender Empfang in Wien. Die Majestäten äußerst huldvoll. Hochamt, Bankett in der Burg, Oper. Nach der Oper sitzen Karl Alexander, der Fürst von Thurn und Taxis, die beiden Prälaten, der Fürstbischof von Würzburg und der Fürstabt von Einsiedeln, noch zusammen. Dunkelgelber Tokaja leuchtet ölig. Der Herzog hat sich in Belgrad an ihn gewöhnt, säuft in großen Zügen, derweil die Jesuiten sich an Schlücklein behagen. Die Luft ist schwer von Kerzen und Wein. Ich bin nicht gewillt, als kleiner Dutzendfürst in meinem Land zu versauern. Sein Ehrgeiz ging nach mehr, als darüber zu wachen, dass seine Untertanen brav ihren Wein bauten, ihre Leinwand woben, ihren Kleinen den Rotz schneuzten und die Hemdzipfel reinhielten. Ich bin nicht umsonst so lang im Feldlager gewesen. Ich bin ein Soldatenherzog. Ich hab so lang für andere gefochten und gesiegt. Jetzt will ich für mich selber siegen. Mein Land ist zu klein. Er spürt es. Er ist der Mann dazu, aus seinem kleinen Staat einen größeren zu machen. Vielleicht will's Gott einen großen. Da stößt man sich ja blau und kaputt an all den Ecken nach innen außen und kann kein Arm und kein Bein ausstrecken. Und das möge die liebe Freunde mir glauben. So viel Strateg bin ich. So viel verstehe ich von der Kriegskunst. Der Lage nach ist mein kleines Land der Kern zu einem größeren. Und auch die Zeit. Der Krieg mit Frankreich ist günstig. Wenn man nur richtig vorstößt. Na. Und dann das viele Gleitzeug mitten im Herzogtum und an der Grenze. Diese Reichsstädte, Reutlinge, Ulm, Heilbronn, Gmünd, Weilerstadt. Ich begreife nicht, wie meine Vorgänger das hin so üppig wuchern lassen. Ich werde Sorge, dass mir das nicht wie Steine im Magen soll liegen, sondern wie gedeihlicher Fraß. Der alte Turn und Taxis, sein Schwiegervater, hörte wohlgefällig auf die temperamentvollen Projekte des Herzogs. Er hielt das zwar alles für Utopie und glaubte nicht, dass sie davon auch nur ein Jota werde durchsetzen lassen, aber mein Gott, der Herzog war Soldat. Man verlangte keine politische Einsicht von ihm. Die beiden Kirchenfürsten lauschten aufmerksam den starken Worten Karl Alexanders. Sie hatten seine Katholisierung mit regem Eifer betrieben, aber große politische Pläne damit nicht verbunden. Nun Gott es aber so glücklich gefügt hatte und dem Neugewonnenen ein so mächtiges Relief gegeben, konnte man schmunzelnd die vielerlei Komplimente über die eigene weise Voraussicht einstecken. Vor allem aber galt es, die unerwartete Chance nach Kräften auszunützen. Daran dachte zuerst der dicke Würzburger Fürstbischof. Der Bruder Herzog trägt sich mit großen Plänen. Jeder christkatholische Fürst muss ihn dazu Gutes wünschen, durchlaucht. Nur vergessen Sie, dass Gott Sie ausersehen hat, in einem rebellischen und ganz verstockten Babylon zu herrschen. Diese verfluchten Evangelischen haben die gottgewollten Rechte der deutschen Fürsten beknabbert wie Ratten, so dass sie jetzt so gottsjammerlich ramponiert in Fetzen hängen. Ah, der Württemberger ist so schlecht nett. Ist ein loyaler Untertan und dem Fürsten treu. Es ist nur diese verfluchte Bande vom Parlament, die obstinate Kompanie von filzigen Eseln, die mir seinerzeit die Apanage geweigert hin. Diese sperrige, hochverräterische Hammel, die mir mein Bruder anzettelt hin. Aber da können Sie ganz beruhigt sein, Bruder Fürstbischof und Bruder Fürstabt. Ich war zeitig genug auf dem Gewief. Ich hab mich nicht um meinen Thron bescheißen lassen. Und jetzt, wo ich das sage, Han, werde ich es Ihnen heimzahlen und Sie kuranze, dass es solle Blut schwitze. Und ich will kein Fürst sein und kein Soldat, so ich Ihnen nicht den Fußwert auf den frechen Nacken setze. Na, na, na. So einfach ist das nicht, Bruder Herzog. Fürs Erste haben Sie Vorausversicherungen gegeben für die Religion und allerhand Reversalien. Papier. Ist doch bloß Papier. Gewiss. Aber vorläufig bindend. Auch die Bibel ist zuletzt nur Papier. Und doch steht auf ihr Rom und die Welt. Getrost, Bruder Abt. Die Weisheit unseres Freundes, seine Kraft, nicht zuletzt aber die Hilfe und List seiner Freunde, verstehen Sie mich recht, werden das Papier schon zerreiben und seine Soldaten und die Güte seiner Sache. Also, da wird es Mittel und Wege geben. Vielleicht. Aber die Katholisierung des Herzogtums ist schwer zu vollziehen. Und sie ist der Eckpfeiler all dieser Pläne. Denken Sie an die vorbildlich kluge und geglückte Katholisierung von Pfalz-Neuburg. Nur katholische Offiziere und Soldaten zunächst. Da kann keine Landschaft einreden. Dann alle Hofchargen mählich nur mit Katholiken besetzt und schließlich alle Beamtenstellen im Land. Die Protestanten werden entlassen. Ohne Rücksicht. Alle. Wie sprangen damals in der Pfalz die Seelen in den guten Glauben. Wie viele wurden auf so einfache Manier der ewigen Verdammnis entrissen. Zuerst die Beamten, die Familie hatten, die am meisten um ihre Existenz fürchteten. Ei, wie rasch sie von der allein selig machenden Lehre überzeugt waren. Ei, wie sie die protestantische Ketzerei abschworen. Ei, wie sie liefen, hasteten, die guten, wackeren Seelen. Atemlos in den Schoß der Kirche. Prost! Ach, werde durch meinen grundgescheiten Geheimrat Fichtel Richtlinien ausarbeiten lassen, speziell auf Württemberg zugeschnitten. Man trennte sich angeregt, voll Hoffnung. Anderen Tags erschienen bei dem Herzog drei kaiserliche Räte, mit ihm über den französischen Krieg zu beraten, in den der Kaiser unbesonnen hineingeglitten war. Karl Alexander, bis jetzt vor den kaiserlichen Räten immer nur bittender, lästiger, besoldeter General, blähte sich nun umworben. Lässig, mit großer Geste, schmiss er den Ministern die 12.000 Mann Subsidien hin, um die man ängstlich ihn bat. Mit vieler Verklausulierung und den dunklen Andeutungen versprach ihm dafür der kaiserliche Geheimvertrag Schutz und Mehrung seiner Souveränität gegen eventuelle Übergriffe seiner Landschaft. Als der Herzog Wien verließ, küsste ihn die römische Majestät vor Hof und Volk auf beide Wangen. Die Reise glich einem Triumphzug. In Regensburg erwartete ihn Josef Süß Oppenheimer. Wie er den Tod Eberhard Ludwigs erfuhr, stand er eine kurze Weile ohne Atem, den sehr roten Mund halb offen, die linke Hand gehoben wie in leichter Abwehr. Alles Blut zum Herzen. Am Ziel. Er war am Ziel. Ganz plötzlich stand er oben. Ein Treffer. Ein einmaliger Treffer unter 100.000 Losen. Der kluge Isaak Landauer hatte gelächelt und mit dem Kopf gewackelt über meinen Glauben an den kleinen Prinzen und sich fröstelnd die Hände gerieben. Und jetzt wird er staunen, wenn ich als Gleicher untergleichen mit den Großen der Welt an prunkenden Tafeln sitze. Die mich antichambrieren ließen, werden vor meiner Tür warten, bis ich sie vorlasse. Und Frauen, sie werden mir ihre stolzen Leiber zutragen, bettelnd. Sie werden sich meine Liebe gnädig gefallen lassen. Ja, ich bin am Ziel. Ich werde mit Wucher die Fußtritte zurückzahlen, die ich habe hinnehmen müssen. Ich werde euch zeigen, ihr großen Herren, dass ein Jud den Kopf noch 10-mal höher tragen kann als ihr. Er verkaufte seine Häuser in Heidelberg und Mannheim, erließ in hochfahrendem Ton eine Bekanntmachung, wer im Pfälzischen Forderungen an ihn habe, möge sie präsentieren. Mittlerweile kaufte er unter der Hand durch Mittelsleute in Stuttgart in der Seegasse das Palais einer heruntergekommenen Adelsfamilie, ließ es aufs Prächtigste renovieren, ergänzte seine Dienerschaft, seine Garderobe, seinen Marstall, traf umständliche Vorbereitungen, dem Herzog fürstlich und feierlich zu begegnen. Unter solchen Anstalten fand ihn Isaak Landauer. Unansehnlich, schmuddelig saß der große Finanzmann in ungefälliger, eckiger Haltung in seinem großen Sessel, wärmte sich die mageren, blutlosen Hände. Durch seine Schläfenlocken, seinen Kaftan, seine verwahrloste Judentracht, den Süß tief reizend. Er hatte, musste Süß enttäuscht und verärgert konstatieren, offenbar weder Bewunderung noch Neid für ihn. Ihr habt Glück gehabt, Rep Josef Süß. Das hätte doch ganz schief gehen, dann hättet ihr euer ganzes Geld an den Schlucker verloren. Jetzt ist er jedenfalls kein Schlucker. Das meine ich. Was macht ihr für Gewese und Gepränge und große Geschichten? Lasst euch sagen von einem alten Geschäftsmann, ein Jud stellt sich besser in den Schatten. Eine Schuldverschreibung in der Truhe ist besser als eine Goldbordüre am Rock. Und gutmütig mit sachtem Spott prüfte er die Stickerei an den Ärmeln des Süß, während der andere, angewidert fast, sich ihm zu entziehen suchte. Und beide hatten ihre ureigenen Gedanken. So sind sie, diese Jungen. Sie sinken. Sinken bis zu den Goyems. Brauchen Lärm, glanzgestickte Röcke. Sie müssen sich bestätigt fühlen von den anderen. Wie feig er ist. Immer sich verstecken. Nur ja die Christen nicht aufmerksam machen, nur ja sich in den Schatten ducken. Nein, gerade ins Licht stellen werde ich mich und allen mitten ins Auge schauen. Mit großer Pracht fuhr Süß nach Frankfurt, zeigte sich dort seiner Mutter, der schönen Michaele. Er blähte sich vor ihr, sie weidete sich an seinem Glanz, sog die Augen groß und töricht seine lärmenden, gedunsenen Prahlereien ein. Er vor der willigen, bewundernden Hörerin steigerte sich immer höher. In den farbigen Schaum seiner Reden hinein erschien Rabbi Gabriel, zerdrückte all diese leichten, bunten, hingeprahlten Gesichter mit seinem breiten, steinernen, mürrischen Antlitz. Ja, ich weiß. Der neue Herzog ist schon auf dem Weg, abgereist aus Wien. Und der Jubel wird bald unter Jubel empfangen in Regensburg. Und du bist natürlich auf dem Weg zu ihm. Ja, das bin ich. Ja, das bist du. Unter dem müden Spott des Alten schien alles Errungene dem Süß kahl und zweifelswürdig. Dein Kind? Wann wird es dich endlich sehen? Es hat einen Anblick Not. Ja, ich werde ja doch nicht jetzt mitten in dringenden Geschäften. Da Süß ausbog, bestand der Alte nicht weiter. Nur die drei Falten vertieften sich in seiner Stirn. Er sah von der Mutter zum Sohn, vom Sohn zur Mutter. Ging bald. Und Süß eilte in rascher Fahrt nach Regensburg. Lärmend, in heiterster Laune empfing ihn der Herzog. General Remchingen, hochrot unter der weißen Perücke, fiel Süß mit groben Reden an. Er mochte die Juden nicht leiden. Der da mit seiner überhöflichen, geschmeidigen Art war ihm doppelt zuwider. Auch der alte Turn und Taxis verhielt sich reserviert. Sehr wohlgefällig aber und amüsiert lächelte ihm die Herzogin entgegen. Gnädig reichte sie dem Juden zum Kuss die kleine, fleischige Hand, während sie mit der anderen artig und preziös, wie es die Sitte vorschrieb, die obersten Falten des Rockes hielt. Amüsant, so einen Juden um sich zu haben, der aussieht wie ein eleganter Herr aus Versailles. Und der sein arges jüdisches Herz hinter so einem feinen hirschbraunen Rock verbirgt. Dabei ist sein Herz ganz sicher voll von jeder Bosheit und giftigem Gewürm. Hernach ergab sich bald die Gelegenheit, dass der Herzog und Süß allein waren. Der Herzog fragte ihn etwas von oben her und beiläufig nach der Stimmung im Land. Süß durchschaute sofort und innerlich erheitert über die primitive Methode die Unsicherheit des Herzogs und wie sehr diesem an seinem Urteil lag. Sogleich stellte er sich auf Geschäft ein, auf Sachlichkeit, Konzentration, sorglichste Witterung. Süß, der kluge Finanzmann mit gespannten Nerven, in Tätigkeit jede Sicherung, drehte alle Räder seines Kalküls an, zerteilte rasch und präzis für alles zu sagende Gründe und Gegengründe, rieb sie blitzblank, zählte, wog, rechnete, holte den Herzog mehr aus, als dieser ihn. Drei Dinge will er von dir hören. Dass das Volk unzufrieden von ihm, dem Helden, Erlösung aus aller Not erwartet. Dass er der größte deutsche Feldherr ist, dem das Land die Mittel zu einer stattlichen Kriegsmacht als etwas Selbstverständliches schuldet. Dass das Parlament sich zusammensetzt aus einer Bande filziger, eigensüchtiger, querköpfiger, rebellantischer Lumpen. Und klug richtete Süß seine Antworten so ein, dass sie alle hinausliefen auf Bestätigung solcher Grundsätze. Ja, mit seinem Magus hat er mir jetzt doch nicht arg schmiert. Ja, Sapperlotter von einem Jud. Ja, hat sich die kabbalistischen Berechnungen auch was kosten lassen. Kein Wunder, dass sie solid sind und stimmen. Ja, ja, bloß der Rabbi, der hat doch ein schlimmes Ende prophezeit. Und wenn die Berechnungen so solid sind, wie er sagt, Jud, warum kettet er dann sein Geld und seine Dienste an mich? Ach, das, nun, das, was der Rabbi für gut und schlecht hält, das liegt auf einem anderen Gebiet. Und nicht spintisierende Menschen wie seine Durchlaucht und ich brauchen sich um dergleichen subtile, metaphysischen Dinge nicht hinter den Ohren zu grauen. Er verstummte plötzlich, behindert am Atem, den Kopf seitlich gezogen. Es war ihm, als schaue ihm ein Mensch über die Schulter, ein Mensch mit seinem eigenen Gesicht, aber ganz im Dämmer, nebelhaft. Auch der Herzog schwieg. Die Dinge um ihn verloren ihre Farbe. Der Jude vor ihm verfahlte. Er sah sich schreiten in einem seltsamen, unwirklichen Tanz. Vor ihm im Reigen schritt der Unheimliche, der Magus, Rabbi Gabriel, die eine seiner Hände haltend, die andere hielt Süß. Aus dem Gesicht riss ihn der Jude, lenkte auf anderes. Der Herzog hatte verächtlich und erbittert von seinem Bruder gesprochen, dem Prinzen Heinrich Friedrich, und seinen Zetteleien mit der Landschaft. Hier hakte er ein. Das ist wahrhaftig kein Gegner, den seine Durchlaucht zu fürchten hätte. Nein, nein. Nein, er ist ein sanfter, viel zu untüchtiger Verschwörer. Liegt lieber bei seiner Geliebten. Diese Geliebte, da hätten Durchlaucht einen sehr mageren Braten und wenig Freude. So. Woher weiß er das so genau, Jud? Hat er auch selber schon bei ihr gelegen? Sie mag nicht übel sein, ich weiß es nicht. Aber sicher ist, dass sie an dem sanften Heinrich ein mageres Fressen hat. Oh, ich könnt ihr gute Mahlzeit schon verschaffen. Sie wird sich freuen. Statt des dünnen Bratens ohne Soße einmal etwas Saftiges zu schmecken. Aber ehrlich, Jud, erkennt das Mädle? Also, was ist an ihr? Tochter eines kleinen Landedelmannes. Sanft, groß, schwer, blond, und von warmer, dumpfer Jugend. Er ist ein Kenner, Jud. Er versteht sich auf Christe Fleisch. Er Philu. Als Süß allein war, lächelte er tief, siegreich, überdachte seinen Weg, vergaß das Gesicht des Rabbi Gabriel, die Reden Isaac Landauers, war nicht der Jude gedemütigt, rechtlos, war nur sein zentrales Selbst auf seinem siegreichen Weg nach oben. Ihm schmeicheln. Unbedenklich, ohne Furcht vor Übertreibung. Ihm Geld schaffen. Und durch Geld? Weiber, Soldaten, Gloire. Mehr, immer mehr. Nicht übermäßig daran verdienen, aber so viel schaffen, dass man reich wird. Auch wenn nur ein kleiner Teil kleben bleibt. Keine Rücksichten auf die Landschaft. Sich klar und offen gegen sie stellen. Sie Organei trätieren. Einziges Ziel? Geld. Für die herzoglichen Kassen. Er hatte Karl Alexander von der richtigen Seite genommen. Er hatte auch gut getan, das Palais in Stuttgart zu kaufen. Als er Regensburg verließ, dem Herzog voraus, war er herzoglich-württembergischer geheimer Finanzrat. Der Bestellung beigefügt war ein Dekret der Herzogin, das ihn zu ihrem Schatullenverwalter ernannte. Josef Süß-Oppenheimer war, als er in Stuttgart ankam, hoch. Sehr hoch gestiegen. Wer den glänzenden Empfang des neuen Fürsten in Stuttgart miterlebte, glaubte nicht an Streit und Rebellion der protestantischen Württemberger gegen ihren katholischen Herzog. Drei Ehrenpforten mit stolzen lateinischen Inschriften und vielen allegorischen Figuren, unzählige Fahnen, Girlanden, die Straßen gesäumt mit Volk, frostrot und angeregt durch den hellen, lustig klaren Dezembertag. Überall wurde das Bild des Herzogs feilgeboten, das berühmte Bild, wie er an der Spitze der 700 Axtmänner höchst kriegerisch unter regnenden Kugeln die Festung Belgrad erstürmt. Süß hatte das Bild in vielen tausend Drucken herstellen lassen, dem Herzog und dem Volk zur Freude und sich zum Verdienst. Und nun balgten sich die Bürger und Bauern um den billigen, patriotisch herzwärmenden Wandschmuck. Die ganze Stadt getaucht in Musik, Böllerschüsse, Geschrei. Endlich 2 Meilen lang der Festzug. Beamte, Offiziere, Soldaten zu Fuß und zu Pferd, Läufer, Pagen. 16-spännig die Galakarosse des Herzogs. So fuhr er ein, auf schneeglitzernden Straßen, unter einem strahlend blauen Dezemberhimmel und 1000 bunte Fahnen wehten lustig in die fröhliche Luft. Herzen und Mäuler offen freuten sich die Stuttgarter ihres imposanten Souveräns, der den Pelzmantel über der breiten, vielbesternten Brust zurückgeschlagen, mit mächtigem Schädel und herrischen Augen dasaß. Und mehr noch vielleicht ihre wunderschönen Herzogin, die unter vielem weißem Rauchwerk den kleinen, fremdartigen Eidechsenkopf unter dem Diadem mit gelassener Neugier ziervoll und lächelnd auf sie niederblickte. Berufen seid ihr, erlauchter Fürst. mit eurem Zepter die Völker zu reiten. Alva spottete sie innerlich über die Schwaben, die ihr zujubelten. Wie viel Lächerliches entdeckte sie an dem Sprecher der Tübinger Universität, dem befangenen, schwitzenden Professor, der sich abarbeitete an der schwäbelnden Rede, mit der er das fürstliche Paar begrüßte. Was man von Karl dem Großen und anderen Karlen spricht, was sich an Griechen, dem großen Alexander, weist, was Gottes Volk an Simson preist, was Herkules, der Mächtige, der Held im Löwenfell, mit Bogen und mit Keule der Erde abrang, was Cäsar Rom bescherte. Wie gleicht ihr, meiner Lauchter Fürst, all diesen Großen unserer Erde? Wie seid ihr ewig in der Zeitenlauf? Denn euer Geist blickt wie der Prinz von Ithaka nach seinem Genius als erlauchter Mentor. Nicht einmal, als der Tübinger Professor pathetisch solche Vergleiche bemühte, zeigte sie ihr Amüsement. Ich frag mich nur, wer dieser Mentor wohl in Wirklichkeit ist. Der behutsame Geheimrat Fichtel, den der lustige dicke Fürstbischof von Würzburg hierher gesandt hat, mit seinem schwarzen Kaffee oder mit seiner Fuchsschleue und seiner Galanterie, der elegante Jude. Der stand bescheiden und in höchster Ehrfurcht ganz hinten in einer Ecke beim Gesinde. Er hat es für klug gehalten, still und ohne großes Aufsehen in Stuttgart einzufahren, wo er sein neu erworbenes stattliches Haus bezogen hatte. Er war vorderhand nicht sehr aufgefallen. Und wer seinen Leibdiener, den stillen, phlegmatischen Niklas Pfeffle, nach Süß ausfragen wollte, erfuhr nichts. Denn es war aus ihm nichts herauszukriegen. Süß war eben ein großer Herr vom Hofstaat des neuen Herzogs. Fertig. Allgemach erst erfuhr man, dass der geheime Finanzrat, obwohl er aussah und sich hielt wie jeder andere große Herr, ein Jude war, was Neider und von krankem Vorurteil Befallene veranlasste zu Attributen wie dreckiger, ganz gemeiner, ungetaufter Jude. Es konnte sich jeder Christ das Recht zu solchen Attributen nehmen, denn dem Juden gegenüber galt kein Christen- oder Menschenrecht, zumal ihnen der Aufenthalt im Herzogtum verboten war. Die Herren von der Landschaft, dem Parlament, machten denn auch schäle Gesichter und hätten den neuen Finanzrat am liebsten aus dem Land geschafft. Aber man wollte nicht um solch ein kleines Ding sogleich Hader mit dem neuen Herzog haben. Das Volk begaffte den Juden neugierig und misstrauisch. Und wie ihn die Parlamentsräte so bescheiden beim Gesinde sahen, gaben sie sich zufrieden. Soll er auch seinen Juden haben, unser neuer Fürst. Bei den verwickelten Finanzverhältnissen des Kammerguts bedarf es der Schleue eines Juden. Zumal die Juden, die die gräbenitzische Finanze verwalten, auch mit alle Wassern Babylons gewaschen sind. Ja, lasse dem katholischen Herzog sein Hofjude, solange er sich auch ständig aufführt. Da stellten sie besonders fest, als Süß sich bei der Erbhuldigung trotz seines großen Titels und seiner stolzen Uniform bescheiden im Winkel hielt. 3 Tage später, beim Empfang der Landschaft, war Süß schon ganz anders. Stolz, kalt, scharf stand er unter den Ministern und blickte ablehnend fremd auf das Gewimmel der Landschaft. Das kleine Häuflein des Kabinetts, unter ihm Süß, stand hochmütig getrennt von der dichten, schwärzlichen Masse der Parlamentarier. 14 Prälaten zählte diese Kammer und 70 Abgeordnete der Städte und Ämter. Nur wenige, wie der feine, kluge Konsistorialrat und Prälat von Hirsau, Philipp Heinrich Weißensee, der auch seinen Teil dazu beigetragen hatte, dass Karl Alexander nun Herzog von Württemberg wurde, er und der verarbeitete Konsulent Veit Ludwig Neufer hielten sich über der Lage. Die meisten trugen besorgte, befangene, schwitzende Gesichter und standen trotzig und unsicher vor der kalt blickenden, hoffärtigen Gruppe der Minister. Unter der war der Präsident des Conseils Forstner und der zweideutige, geschmeidige Philipp Jakob Neufer, der Bruder des Konsulenten. Forstner und Philipp Jakob Neufer waren schon zu Lebzeiten des alten Herzogs die Stützen Karl Alexanders gewesen. Dann war da noch Andreas Heinrich von Schütz mit der mächtigen Hakennase, Kreatur ursprünglich der Grävenitz, der sich unter jeder Regierung hielt. Nichts Gutes versah sich die Landschaft von diesen dreien. Nichts Gutes auch von dem verächtlich von ihnen betrachteten Juden, dessen Beiziehung zu dem feierlichen Empfang des Herzogs durch die Landschaft eigentlich eine Anmaßung war. Wie eitel und üppig der Kerle dasteht. Eine Herausforderung, weiß Gott. Soll sich nur in Acht nehmen, der Jud. Sonst wird er bald sehen, was ihm passiert. Wir werden ihm schon morgen zwei bringen. Gottlob hat der Herzog wenigstens den Billfinger zu uns ins Kabinett geschickt. Ist der Einzige, auf den man sich verlassen kann. Ja. Der macht den Juden und den Neufer wett.